Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, möchtest du auch aufzeichnen? Ah, gut. Ja, wer will Versammlungsleiten Sommerfrau oder nicht? Ich kann es machen, ich habe die meisten Punkte drauf, von dem her könnte ich die Versammlungsleitung machen. Okay, wenn du willst, dann kannst du es gerne machen. Soll ich wieder protokollieren? Wenn du jetzt nicht gerade nebenbei was zu tun hast, ich könnte es auch übernehmen, wenn du irgendwie jetzt ganz viel zu tun hast. Sorry, ich würde auf jeden Fall jetzt mindestens eine Stunde dabei bleiben und würde es dann gegebenenfalls abgeben, je nachdem wie die Lage ist. Ja, okay. Dann herzlich willkommen am 26.07.2013 zur Vorstandssitzung des Landesverbandes Baden-Württemberg. Mein Name ist Sören Oberndörfer. Ich bin heute Versammlungsleiter und wir beginnen um 19.12 Uhr. Jetzt stellt sich bitte, wir nehmen die Sitzung auf, genau, der Hinweis war gerade eben schon da. Der Link zum Pad wurde gerade rumgeschickt. Jetzt würde ich kurz die Anwesenden, wie sie drinstehen, sich bitten, einmal kurz vorzustellen, dass die Zuhörer alle den Namen hören. Martin Eisenberg, ich nehme Seimer Vorsitzender. Sören Oberndörfer, Generalsekretär. Sebastian Staudenmayer, stellvertretender Vorsitzender. Stefan Thiege, Nickname Fußball, stellvertretender Vorsitzender. Peter Laskowski, politischer Geschäftsführer. Sophie Mattes fehlt entschuldigt. Nati wissen wir im Moment nicht, was mit ihm ist. Genehmigung der letzten Protokolle steht aus, aber da die Protokolle bei uns sowieso gerade ein ganz wunder Punkt sind, sollen wir das behandeln oder verschieben wir das, bis wir irgendwann mal einen ganzen Riesenberg durchmachen? Wir haben das von letztem Mal auch noch, oder? Ja. Sie sind auch nicht eingepflegt im Moment. Von dem her, ich würde es jetzt hier verschieben. Gibt es da Widersprüche? Bitte? Ich habe nur zugestimmt. Okay. Jemand dagegen? Gut, dann verschieben wir den Punkt. Mitgliedszahlen sind mal bei 3403 Stand heute. Ich glaube, ich habe gerade vorhin noch ein paar Kündigungen eingetragen. Wir müssten also jetzt knapp unter 3400 sein. Kontostand haben wir jetzt im Moment leider keinen. Dann kommen wir hiermit zur Tagesordnung. Gibt es Punkte aus den Untergliederungen des Landesverbandes? Wir werden nicht die einzelnen Gliederungen aufrufen, sondern einfach nur bitten, wer was hat, soll sich bitte jetzt melden. Stimmbürger hat gerade was gepostet. Du hast das Wort. Ja, da jetzt von Ulm niemand da ist, morgen findet ja in Ulm die Demo Stop Watching Us statt und den Link habe ich mit dazu gepostet und ja, das passt. Dankeschön. Gibt es noch weitere Punkte aus den Untergliederungen? Ja, wir haben auch was. Es geht darum, dass wir bald pleite sind. Wer ist pleite? KV Pforzheim-Enzkreis. Wir brauchen dringend irgendwelche uns zustehenden Gelder. Wie sieht's da aus? Können wir die bekommen? Okay. Ich kann jetzt leider gar nichts dazu sagen. Wie gesagt, unser Schatzmeister ist heute leider nicht da. Bitte ihm an schatzmeister@ eine Mail schreiben und dann soll er das Ganze beantworten und bearbeiten. Falls du da innerhalb von der nächsten Woche nichts an Antwort erhältst, dann bitte an Vorstand@ nochmal eine Info oder uns direkt ansprechen. Dann denke ich, werden wir daran arbeiten. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, was du meinst mit wir haben kein Geld mehr. Also habt ihr enorme Ausgaben gehabt oder geht es darum, dass, weil der Kreis ja auch relativ klein ist, relativ wenige Eigenmittel sind? Also habt ihr die Mitgliedsbeiträge teilweise schon eingezogen oder ist das noch über die übergeordnete Gliederung gelaufen? Ja, genau, das ist das Problem. Wir haben praktisch keine Mitgliedsbeiträge bekommen und ja, das ist das Problem. Wir leben praktisch noch von den Restbeständen vom Bezirksverband Karlsruhe im Moment. Und seitdem sind zwei Mitgliedsbeiträge bei uns eingegangen und wir haben natürlich auch Ausgaben jetzt im Wahlkampf. Okay. Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen, Frage von den anderen Vorständen oder Hilfe? Muss ich halt Nati drum kümmern, können wir jetzt nichts direkt machen. Okay. Ja, jetzt schon. Sei mal vor, jetzt nicht mehr. Okay, ich höre jetzt nichts mehr von den anderen. Wenn Simon was hat, soll er schreiben, wenn er jetzt irgendwas Spezielles hat, aber ich sehe, er ist stumm gestellt. Also sonst mit dem Punkt jetzt gerade hier, weil ich jetzt das nicht aufmachen kann. Wir brauchen von Nati die Info einfach, was da buchungsmäßig los ist. Und dann kann man darüber gucken. Er hat irgendwas auch geschrieben von Ausgleichszahlungen. Wenn die dementsprechend da sind, kann er die durchführen. Da ging es um irgendwelche Unterlagen auf der Verwaltungsliste, aber da bin ich jetzt auch nicht gut genug drin. Alles klar, dann bedanke ich mich mal und wende mich dann einfach direkt an Nati. Nati oder Schatzmeister Ed. So, wir haben einen Simaphore verloren. Das heißt, im Moment sind wir zu wenig. Somit unterbreche... Simaphore, bist du wieder da? Ja, bin wieder da. Entschuldige, bin raus. Gut, ich unterbreche die Sitzung nicht. Wir sind alle. Nein, es geht darum, ob du noch was sagen willst zu Pforzheim oder ob wir das einfach Nati warten, was er sagt und dann gucken, wie es weitergeht. Würde ich ja vielleicht in einem kurzen Satz, was der Grund ist, dann dass ich es eintragen kann ins Protokoll. Also, das wurde jetzt gerade schon eingetragen, teilsweise. Das ist halt, so fragt nach Details. Also es ist so, nee, halt, stimmt, okay, da fehlt noch was. Problem ist, dass erst zwei Mitgliedsbeiträge eingingen auf Danny Okondo und dass sie selber keine Eigenmittel haben, weil alles, was sie vom Auflösung BZV Karlsruhe haben, ist jetzt schon aufgebraucht, was da umgeschlagen wurde. Und jetzt haben sie halt im Wahlkampf Engpässe. Und jetzt müssen wir gucken, ob den Mitteln zustehen für die Mitglieder vom Land über der Verteilschlüssel. Theoretisch ja. Also wir haben noch ein paar Reserven, aber es wird halt langsam eng. Ja, wie gesagt, Nati muss sich drum kümmern, gucke, dass wir das irgendwie verteilen können. Im Notfall, ich sag mal, wenn das einfach nur Geld ist, wo so nicht dasteht, könnten wir im Notfall auch über ein Darlehen sprechen, dass sowas möglich ist aus dem BZV oder jetzt halt, weil wir ja das verwaltet haben oder umgeschlagen haben, aus dem Landesverband. Aber das ist dann erst, wenn das überhaupt nicht lösbar ist. Ja, alles klar, danke. Gut. Kannst du kurz sagen, was in Stuttgart los ist, wenn du möchtest? Ja, mach mal. S3 könntest du für mich tippen einstweilen. Also, jo. Stuttgart. Dankeschön. In Stuttgart sind momentan relativ viele Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Die Krypto-Party war ein ziemlich großer Erfolg. Wir haben die S53 gebenchmarkt. Das wird sich am Sonntag wiederholen. Also, ob da wieder so viele Leute kommen, ist nicht sicher. Aber auch das letzte Mal war der Andrang enorm. Ich kann es allen nur empfehlen, das zu machen, egal wo man ist. Im Notfall irgendeinen Referenten einschiffen. Es gibt von den Leuten diverse Präsentationen, die man nutzen kann. Also Krypto-Paradies lohnen sich enorm. Wir haben morgen Christopher Street Day und davor eine Kundgebung gegen Prism. Und auch sonst läuft es ganz gut. Weil momentan sind die Plakatplanungen in Gange. Ich habe hochgerechnet, dass wir insgesamt jetzt zwischen 25 und 30 Leute haben, die beim Plakatieren helfen. Das ist teilweise schon an Verteilstellen angekommen. Wir dürfen dann ab 9. am Abend loslegen. Und das ist es im Großen und Ganzen. Gut, herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Berichte aus den Kreisverbänden? Ist noch jemand hier, der was sagen möchte? Bezirksverbände? Ich zähle mal runter von 3, 2, 1, 0. Wenn sich noch jemand später meldet, auch kein Problem. Gehen wir nochmal dahin. Als nächstes sind wir bei den Berichten aus dem AG des Landes. Ist da jemand da, der irgendwas berichten möchte? AG Web, AG Presse, AG Neupiraten, kommunale Vernetzung? Auch hier höre ich jetzt niemanden, der was sagen möchte. Dann war es das schon mal soweit. Dann haben wir noch eine Information vom S3, dass die Landesliste heute vom Landeswahlausschuss angenommen wurde und wurden auch soweit die Rückmeldungen, da sind die Kreisvorschläge angenommen. Sag's bitte S3, was du da gerade schreibst, dass wir es gleich drin haben. Achso, nee, steht direkt drin. Eigentlich. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, das habe ich vorher schon reingeschrieben. Also zur Info sind jetzt 3 Personen aus der Landesliste rausgefallen, wie mir Stefan Klotz zurückgemeldet hat. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie was Richtiges. Also er hat mir nur kurz per Twitter das geschrieben. Also Tobias Zawisler, Tobias Stöckel und Dimo Krüger sind aus der Landesliste rausgefallen. Da haben die Unterlagen gefehlt. Ansonsten hat es geklappt, einfach die wurde angenommen und es sind insgesamt 20 Parteien in Baden-Württemberg zugelassen, wenn das interessiert. Und ja, das hat auch in den meisten Kreiswahlausschüssen schon bestätigt geklappt. Ich gehe davon aus, dass es in allen geklappt hat, habe aber teilweise noch keine Rückmeldung bzw. noch nichts finden können. Aber eigentlich durfte da nichts schief gegangen sein heute. Okay, dann springen wir nochmal zurück zu Punkt Pforzheim. Nati ist jetzt da. Hallo Nati. Hallo, gib mir bitte einen Moment. Dann springen wir später dahin. Sag mir mal die Zeile, dann kann ich es wenigstens sagen. Oder mir noch mal Zeile sprechen. 72. Es geht einfach darum, dass Pforzheim kein Geld mehr hat, weil die nur 2 Mitgliedsbeiträge haben und die jetzt im Wahlkampf Geld brauchen. Die Frage ist, kriegen die Zuweisungen oder nicht? An was hängt's? Fehlt da irgendwas? Und gibt es da Möglichkeiten, das zu beschleunigen? Moment, lass mich kurz in eine Tabelle von mir schauen, dann kann ich dir das direkt sagen, beziehungsweise auch die anderen alle sagen, wie das derzeit bei Pforzheim aussieht. Denn anscheinend gab es da noch nie eine Überweisung von Mitgliedsbeiträgen oder Anteilige. Das kann nicht sein. Pforzheim hat mindestens eine Überweisung bekommen, was Umlagen angeht, Parteienfinanzierung sogar. Irgendwie können wir keinen Kontoeingang feststellen. Dann habt ihr eine falsche Kontoverbindung, entweder auf der Webseite beziehungsweise mir gegenüber gegeben, dann ist das Geld sonst wohin gegangen. Jo, jetzt mal nicht der schwarze Peter an die Wand. Jetzt gucken wir einfach mal, Nati, brauchst du da länger dafür oder findest du das relativ schnell? Ich brauche nur einen Moment. Nati, eine bitte dann die aktuellen Kennzahlen, Kontostand oben nachtragen, wenn du dann kurz Zeit hast. Mach ich. Danke sehr. Weil sonst würde ich jetzt einfach was zwischendurch reinschieben, wenn du da jetzt länger brauchst. Ich schieb kurz rein. Gut, das ist nämlich die kürzeste Punkt heute Abend, dementsprechend, ob man diskutieren wolle. Es geht um die Datenschutzverwaltung, besagt die Datenschutzvereinbarungsverwaltung. Es ist so, dass vom Bundesverband, vom Bundesgeneralsekretär, der zuständig ist für den Datenschutz in der Piratenpartei, eine Datenschutzvereinbarungsverwaltung beschlossen wird. Das heißt, auf Deutsch gesagt, er wird das einführen, egal was passiert. Man muss ehrlicherweise sagen, der Bundesdatenschutzbeauftragte ist da nicht so begeistert davon, aber er hat da eigentlich auch gar nichts mitzureden, weil das darf der organisieren, wie er will. Da sind sie gerade auch, wie gesagt, gerichtlich am Klären. Es gab sogar extra vom, das habe ich jetzt da gar nicht reinkopiert, es gibt eine Stellungnahme vom Bundesschiedsgericht von verschiedenen Leuten, dass das Verfahren, so wie es jetzt ausgearbeitet wurde, toll ist und dass es funktioniert. Und ich erkläre jetzt ganz kurz, um was es geht. Wir haben einen riesen Hackmack mit unseren ganzen DSVs und mit den ganzen Datenschutzschulungen. Es ist so, dass diese Datenschutzschulungen gemacht werden von den Datenschutzbeauftragten und die Vereinbarung derzeit zu den Datenschutzbeauftragten, mal zur LGS, mal dahin, wo auch immer geht. Es gibt kein einheitliches Verfahren. Es ist so, dass diese zukünftig alle nach Berlin sollen, dort, also so soll das neue Verfahren sein. Ich erkläre dann auch noch, wie es in Baden-Württemberg ist. In Baden-Württemberg ist es so, dass es derzeit in die LGS geht und die Datenschutzschulungen von Anja verwaltet werden und sie auf Anfrage die herausgibt. So, zukünftig gehen alle Datenschutzvereinbarungen, die ja nur einmalig gemacht werden müssen, nach Berlin. Es gibt ein neues Feld im CRM, wo dann hingeschrieben wird, Datenschutzvereinbarung vorhanden, ja oder nein. Also ganz klar, es gibt da keine Daten wann oder wie, sondern es ist nur die aktuelle vorhanden. So, dann gibt es ein zweites Feld, da steht drin, letzte Datenschutzschulung. Unterweisung heißt es, Datenschutzunterweisung. Da wird eingetragen, wann die letzte Datenschutzunterweisung war. Zugriff darauf auf dieses System haben spezielle Rollen. Das muss man definieren, wer die kriegen soll. Das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, pro Landesverband einer, der dann dementsprechend auch das nachschauen kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Leute das eintragen dürfen. Die Datenschutzvereinbarung darf nur Berlin eintragen. Das ist einfach so. Und dann ist es so, dass diese Datenschutzvereinbarung und Verwaltung deutschlandweit komplett, wer dementsprechend von welchem Landesverband an diesem System teilnimmt. Weil man muss da einen Datenschutz, einen Vertrag mit dem Bund einnehmen, dass das einfach alles auf einer rechtlich sicheren Seite ist. Und vom Prinzip her soll das alles zentralisiert werden, dass wir einfach schneller arbeiten können. Es ist derzeit fast unmöglich, wenn jemand einen Landesverband wechselt, muss einfach die Schulung nochmal machen, weil es schneller geht. Und selbst das dauert dann erstmal 6 Wochen. Weil bis dann eine Datenschutzschulung ist, bis dann man kann einfach nicht relativ zügig damit arbeiten. Die Bundes-IT kann auch für Mailinglisten das nicht abprüfen. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen hat man sich dieses System ausgedacht. Ich glaube daran. Ich glaube, es ist ein gutes System. Ich habe das auch schon vor 2 Monaten gegeben, glaube ich, oder vielleicht auch schon ein bisschen länger her, wo wir das mit ihr besprochen haben oder wo ich sie zumindest dargelegt habe, dass sowas in Planung ist. Das war noch der Vorentwurf. Letzte Woche habe ich jetzt den endgültigen Entwurf bekommen beim Treffen der Generalsekretäre und Schatzmeister in Rostock. War ich ja nicht dabei. Da wurde das aber auch besprochen und es werden einige Landesverbände mitmachen und es haben auch schon einige zugesagt, einfach um das zu vereinfachen. Wenn man nicht mitmacht, ist man ganz raus. Also man kann nicht nur bei den Datenschutzvereinbarungen mitmachen oder nur bei den Erklärungen oder bei den Schulungen, sondern man kann entweder beim ganzen System mitmachen oder man ist halt raus. Ich habe mit Anja diese Woche gesprochen, habe ihr dieses komplette Antrag-Ding geschickt. Und es ist so, dass sie das System an sich gut findet, dass man die Schulungen einträgt, dass das Ganze online funktioniert, weil es geht eigentlich auch um Datensparsamkeit. Man hat eine zentrale Stelle und nicht an 5 Orten irgendwelche Daten, die irgendwo liegen. Und darum geht es uns eigentlich. Es ist so, dass die DSV-Verwaltung, jetzt habe ich den Faden verloren, das tut mir wirklich leid, sie ist dafür prinzipiell für dieses System. Sie ist aber dagegen, die Datenschutzvereinbarungen nach Berlin zu schicken, weil sie das lieber hier im Land hätte. Sie hat mir dazu noch eine weitere Erklärung schreiben wollen, die ist mir bis heute noch nicht eingegangen. Wie gesagt, es war aber auch erst diese Woche, wo ich ihr das geschickt habe, habe ihr aber gesagt, dass wir es heute behandeln werden. Wie gesagt, es ist eine Empfindungssache. Ich persönlich würde bei dem System sehr gern teilnehmen. Ich könnte jetzt auch den kompletten Beschluss, der dann da befasst werden muss heute, das sehen wir hier in dem langen Text, der stand schon auch Mittwoch drin, also ihr habt euch alle hoffentlich vorbereitet und gelesen. Deswegen stehe ich jetzt für eure Fragen zur Verfügung. Auch von mir eine Wortmeldung. Ja, dann fang doch mal an. Ja. Soll ich zuerst oder Nati, magst du? Ach du bitte. Ja, also grundsätzlich begrüße ich es, dass Sie jetzt nach 2 Jahren meinen Antrag umsetzen im Großen und Ganzen. Ich habe das vor 2 Jahren mal beantragt, nachdem es immer und immer wieder nicht geklappt hat, aber darauf will ich noch rumreiten. Was mir ein bisschen Bedenken bereitet, ist, dass die Verarbeitung der Datenschutzerklärung in der Bundesgeschäftsstelle in der Vergangenheit nie gut funktioniert hat. Wenn das funktionieren würde, wenn man sagt, das klappt, dann hätte ich grundsätzlich nichts dagegen. Daher würde ich bitten, dass man feststellt, ist es denn jetzt möglich, dass die in einem Menschenleben das erfassen und dass nichts mehr verloren geht, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Ich habe 4 Anläufe gebraucht, damit meine Datenschutzerklärung damals erfasst wurde. Ich möchte, dass das in Zukunft nicht der Fall ist, weil das ist der ganze Grund, warum ich es besser fände, wenn wir es hier hätten. Aber ich würde in dem Fall auch der Anja folgen, wenn die uns was empfiehlt. Ich würde mir nur wünschen, dass wir es gegeben. Moment. Ganz kurz. Sie findet das System nicht schlecht, aber so wie es hier ist, empfiehlt es nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich halte auch meine Hand nicht davor. Sie findet das nach Berlin schicken nicht gut. Okay, meine Stellungnahme ist damit auch schon durch. Danke. Man muss ja sagen, dass wenn wir so überlegen, wie das in Berlin gelaufen ist bisher, also in der BGS, die den Datenschutzerklärungen bzw. Verpflichtungen, das hat einfach Ewigkeiten gedauert, beziehungsweise man hat das insgesamt 5-mal hinschicken müssen, bevor eine da ist. Und im Land haben wir ein System, was funktioniert. Ich würde erstmal, und das ist jetzt die Frage an dich, Sören, ich würde erstmal warten, können wir das auch ein Jahr später oder so sozusagen beitreten in die Bundessachen? Geht das? Also zu diesem Befürchtungen mit der BGS, das hat nicht funktioniert. Meine Info war, da gibt's wirklich eine Person, die nur das Ding macht. Die kommt dann vorbei, guckt sich das an, macht die alles, was irgendwie da ist, ins System rein. Und das Problem ist, es ging ja oft auch verloren, die Nachricht, an wen musste die Nachricht sein und so weiter. Jetzt muss gar keine Nachricht gesendet werden. Es muss einfach nur, wenn so ein Ding ankommt, in dieses System eingepflegt werden. Also es muss nicht, weil früher war es so, da musste dann bestätigt werden, wer kriegt jetzt die Info. Da ich sage, es muss jemand anfragen, ist das da, ist das nicht da, und dann muss diese Mail. Und dieser komplette Overflow, den man da hatte, wo auch diese Fehler mit entstanden sind, weil einfach das ist nicht da oder das war da oder mal gucken, vielleicht schick's nochmal, gibt's nicht mehr. Es wird nur eingepflegt und das macht eine Person. Meine Info von Sven war, die gibt's, die funktioniert und das sollte funktionieren. Ich kann mich da aber auch nur so weit verlassen, wie ich da gehört habe, dass es die Person gibt. Natürlich hakt es da dran, aber das ist das Gleiche wie in unserer Landesgeschäftsstelle. Wenn unser Nico wegfällt, haben wir da genau das gleiche Problem. Weil es muss jemand da sein, der das einfach macht. Wir können natürlich diesem System auch später beitreten. Aber ich sage jetzt mal einfach, ich hätte lieber jetzt eine funktionierende Verwaltung, wo ich auch sehen kann, da kommt jemand zu uns, dann können wir einfach kurz die Datenschutzerklärung abprüfen. Oder ich kann es abprüfen, oder dementsprechend der, wo der Berechtigte ist. Und wir können auf relativ kurzen Wegen das Ganze abhandeln, ohne dass die LGS beteiligt sein muss, der Datenschutzbelehrer beteiligt sein muss und noch der Anwender. Es ist einfach 3 Sachen, die auf 1 zurückgeführt werden und in meinen Augen deutlich datensparsamer, deutlich datenschutzrelevant sicherer. Und von dem her bin ich dafür, jetzt die Nachteile in meinen Augen, dass es jetzt in der Bundesgeschäftsstelle funktioniert, die in meinen Augen funktionieren sollte, Wenn die es nicht tut, hängt das komplette System. Aber dann haben wir das Gleiche, wie wenn wir es jetzt einfach so belassen. Es funktioniert jetzt relativ gut, wenn wir jetzt bei uns was im Land haben. Wenn jetzt aber jemand eine Mailingliste administrieren will, fängt das Ganze wieder von vorne an. Dann machen wir unser eigenes System. Jemand will beim Bund eine Mailingliste administrieren, dann braucht der Bund die Datenschutzvereinbarung. Das heißt, auf Deutsch sagt Nico, muss da eine Mail hinschicken, muss das Ganze bestätigen. Und das funktioniert auch jetzt eher mäßig. Und von dem her bin ich für dieses komplette System. Kleine also, Frage meinerseits, sorry. Wir könnten uns, wenn wir feststellen, es funktioniert, nicht ja jederzeit davon zurückziehen, oder? Dann, wenn das so ist, dann würde ich vorschlagen, dass wir es machen. Wenn nicht, dann wäre es halt kritisch. Ansonsten, ja. Es ist ein Vertrag vom Prinzip, wo wir zustimmen, dass die diese Verarbeitung durchführen. Den kann man natürlich wieder kündigen und austreten. Oder wir können auch einfach nichts mehr hinschicken und wieder unser eigenes System machen. Also vom Prinzip ist das machbar, klar. Ich würde mich da eher auf Anja verlassen und wenn die sagt, sie möchte das nicht, dann würde ich das auch erstmal so belassen, ehrlich gesagt. Sie hat gesagt, sie möchte das nicht in Berlin haben. Okay, das ist eine Aussage. Und darauf würde ich mich erstmal verlassen und dem würde ich auch erstmal folgen, dass wir das nicht in Berlin haben. Das System lässt aber nur in Berlin zu, beziehungsweise in der BGS, an der zentralen Stelle. Das möchte sie nicht, unsere Datenschutzbeauftragte. Wir haben sie eben dafür, uns in dem Fall zu beraten. Würde ehrlich gesagt dem auch folgen. Also ich würde da, wie gesagt, wenn wir dem Bundesdatenschutzbeauftragten folgen würden, würde es das System gar nicht geben und er würde nur auf Antrag einzelne Leute überhaupt rausgeben und überhaupt nichts. Also von dem her muss man halt sehen, wir arbeiten hier gerade in einer Form wie bei einem Datenschutz für Betriebe auch. Also wie gesagt, wenn ihr das nicht machen wollt, meinetwegen, ist es aber wirklich ein Problem, dass halt wir damit extrem langsam werden oder langsam sind, wie wir es jetzt schon sind, auch gerade auf Bundesmailinglisten und das System in meinen Augen nur Vorteile bringt. Also ich sehe gerade keine Nachteile. Und auch dir, Nati, es kann sein, dass Anja da eine andere Meinung ist. Sie hat es aber jetzt auch mir nicht begründet, muss man einfach dazu sagen. Was ich schade finde, weil ich hätte gern die Begründung gehabt. Ja, wie schon gesagt, du hast es ihr diese Woche geschickt. Diese Woche besteht aus nicht mehr 5 Tagen. Also, sorry, aber man muss ein bisschen Zeit geben. Also, dann vertagen wir das um 2 Wochen und warten, bis da eine Begründung kommt. Das können wir auch machen, oder? Würde ich auch vorschlagen, weil dann haben wir das Problem nicht. Dann kann Anja in aller Ruhe eine Stellungnahme abgeben. Ich werde es auf jeden Fall dann in 2 Wochen nochmal vorstellen. Es sind noch mehr Leute für die Verschiebung. Von mir aus können wir es verschieben, aber ja. Was sagt Peter und Fußball dazu? Ich würde so den Antrag eigentlich zustimmen. Von daher, ob wir es nur verschieben oder nicht, ich stimme so oder so zu. Mir Peter? Genauso. Also mir geht es genauso. Ich würde dem Antrag zustimmen. Aber da jetzt sowieso schon 3 für verschieben sind, ist das eine müßige Diskussion. Verschieben wir es. Also ich werde auch, außer ich höre noch irgendwelche schwerwiegenden Dinge, diesem Antrag auch zustimmen. Also, ja. Gut. Ich hab zu sehr unter den DSV-Sachen gelitten, als dass ich das jetzt vom Zaun brechen will. Deswegen wäre es mir lieber, dass wir einfach von Anja was haben. Und wenn wir dann trotzdem zustimmen, dann haben wir halt 2 Wochen verloren, aber ist kein Thema dabei deswegen. Gut, somit ist das vertagt. Dann gehen wir zu Top 2. Mitgliedermail Juli. Juli ist bald rum. Stopp. Können wir wieder zurückspringen, weil du hast gesagt, ich schiebe das nur kurz rein. Wegen Pforzheim. Ja, du weißt, was mit Pforzheim ist. Dann ja. Sag mal. Pforzheim ist derzeit der Fall, dass es keine Kontoverbindung für mich aufzufinden war. Weder auf der Webseite noch sonst irgendwo. Weder im Wiki noch auf der Webseite so. Erst auf Nachfrage habe ich die im Nachhinein bekommen, sodass keinerlei Umlagen, Geld oder so weiter und so fort vom Land bisher geflossen sind. Sprich, das wird erst erfolgen, wenn ich da definitiv eine Mail vom Vorstand habe. Das ist die Kontoverbindung. Dann werden Sie Q1 und Q2 der Parteienfinanzierung bekommen. Das heißt, Sie bekommen dann schon, das mache ich kurz auf, Geld. Also Sie bekommen auf jeden Fall dann Geld. Die Frage ist, wenn Sie das Geld bekommen, also sprich, was sagt der derzeitige Haushalt denn aus? Der wäre sehr interessant zu wissen, weil den habe ich leider nicht vorgelegt bekommen, wobei ich den angefragt hatte. Also vom derzeitigen Schatzmeister bekomme ich einfach keine Rückmeldung. Also von ich bekomme als Landesschatzmeister vom Kreisschatzmeister keinerlei Rückmeldung. Es gibt keinerlei Kommunikation zwischen Kreisschatzmeister um Land oder irgendwo anders dahin, soweit mir bekannt ist, was die Schatzmeisterei angeht. Somit ist mir das jetzt ehrlich gesagt sehr neu, dass da Geldprobleme existieren. Aber jetzt geht's darum, die würden, Pforzheim-Enzkreis würde bekommen circa 190 Euro für 2 Quartale. Ich denke nicht, dass 200 Euro, und jetzt mal auf, ausreichen werden, um Wahlkampf zu stemmen. Die Frage ist, wie sieht der derzeitige Haushaltsplan aus? Warum meldet sich der Kreisratsmeister nicht? Und was ist in Pforzheim los? Weil Pforzheim und Karl-Freudenstadt, beide Kreisverbände, sind für mich einfach ein Fass ohne Boden. Ich habe da oder einfach ein schwarzer Fleck, wenn man so möchte. Da gibt es keinerlei Kommunikation hin oder sonst irgendwas. Ja gut, wenn ich kurz was dazu sagen darf. Wir haben ja inzwischen den dritten Schatzmeister, ne? Den Kai. Den werde ich auf jeden Fall nochmal auf die Kommunikation mit dir drauf ansprechen. Ich weiß nicht, ob ein Haushaltsplan, ob wir sowas überhaupt schon gemacht haben. Ich glaube eher nicht. So, sobald ich da weitere Infos habe, wird es dann auch Geld geben, also sprich die Parteienfinanzierung auch. Der Vorstand könnte dann beispielsweise im Umlauf einen Zuschuss oder sonst in irgendeiner Art und Weise beschließen. Ich sehe jetzt derzeit aber nicht, dass der Kreisverband aufgrund des fehlenden Haushalts etc. pp. Irgendeine Art und Weise dazu befähigt wäre, mit dem Geld umzugehen. Aufgrund von drei Staatsmeisterverschleißen und keinem Haushaltsplan. Das ist meine Meinung dazu. Na gut, wenn es am Haushaltsplan liegt, dann stellen wir natürlich selbstverständlich einen auf. Es liegt an mehr als an dem Haushaltsplan, aber es wäre schon mal eine Besserung. Kai soll sich bitte mit mir umgehend in Verbindung setzen, bitte per Mail an schatzmeister@piratenpartei-bw.de und dann werden wir alles weitere klären. Also ich möchte ganz kurz sagen, ich habe den Link unten reingepostet, die Bankverbindung ist seit Januar auf der Homepage drauf. Also, ja. Dann war es sehr gut versteckt, weil ich habe alles durchgeschaut. Und ja, wollte ich nur sagen. Also es ist schon länger dokumentiert, aber trotzdem löst es unser Problem nicht. Und von mir eine E-Mail hast du persönlich bekommen, Nati, ganz sicher. Die habe ich sogar noch in Postausgang als gesendet. Okay, aber es machen wir es einfach so, wenn wir hier den Punkt nicht finden, könnt ihr mit Nati direkt sprechen, was fehlt? Was, Nati, kannst du aufstellen, was ihnen eigentlich zusteht? Ist das möglich, dass man das einfach und was du brauchst, dass sie das, was ihnen zusteht, bekommen? Oder was fehlt dir noch? Wie schon gesagt, Haushaltsplan, Kommunikation mit dem Schatzmeister etc. pp., das wird sich dann alles ergeben. Hoffentlich in der nächsten Woche. Das wäre schön. Also hast du nächste Woche Zeit, um das zu klären? Das Schatzmeisterteam wird sich die Zeit nehmen, ja. Gut, also, dann haben wir das zumindest geklärt. Ihr sprecht mit Nati und seinem Schatzmeisterteam und dann könnt ihr da weiterarbeiten. Alles klar, vielen Dank. Gut, dann springen wir wieder. Das ist jetzt der Vorstandsnewsletter, genau, unser Punkt 2. Da möchte ich einfach nur eine Entscheidung jetzt von uns haben. Und zwar ist es so, dass dieser Mitgliedsnewsletter die letzten zweimal an alle ging. Das haben wir so besprochen, weil diese Newsletter-Einstellungen teilweise eher mittelmäßig waren. Es ist so, dass derzeit auch nur ein Drittel der Mitglieder erreicht wird mit diesem Newsletter. Es sind zwar einige mehr, aber immer noch relativ wenige. Und die Frage ist, wie wir zukünftig damit verfahren. Soll es an alle Mitglieder gehen? Einfach nehmen wir uns das Recht raus, weil wir sagen, das ist halt ein Vorstandsinfo-Mitgliederheftchen, wo die aktuellen Zahlen mitkommen und das kriegt jeder. Oder sollen wir jetzt langsam auf diesen Newsletter-Flag umstellen, um dann dementsprechend darüber deutlich weniger Leute zu erreichen, was halt jetzt vor dem Wahlkampf dementsprechend, was wir da jetzt auch reinschreiben, spannend wird. Dazu hätte ich gern Wortmeldungen. Also ich würde bis zur Bundestagswahl das nach dem bisherigen System so machen, weil ich glaube, dass viele Leute diesen Flag einfach nicht gesetzt haben, aber auch diese Informationen brauchen für ihre Arbeit. Wir sollten es einfach drauf ankommen lassen. Jeder, der das nicht möchte, kann uns ja... Also nein, andersrum. Ich habe bisher noch nicht die Masse an Beschwerden gesehen. Ihr spammt mich hier mit Newslettern voll von Leuten, die ihn nicht haben wollten, ja. Und das heißt für mich, dieses Teil ist breit akzeptiert, die Leute lesen es oder ignorieren es, fühlen sich aber nicht belästigt und dementsprechend sollten wir es wenigstens bis zur Bundestagswahl so machen, weil diese Newsletter für die bis zur Bundestagswahl sicherlich für uns, natürlich auch danach, aber bis dahin sicherlich ein ganz extrem wichtiges Kommunikationsmittel mit den Mitgliedern der Piratenpartei in Baden-Württemberg ist. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Ich sehe es wie Peter. Also erstmal bis zur Bundestagswahl an alle und danach, beim letzten sollten wir eventuell, wo wir uns bedanken nochmal für den tollen Wahlkampf, sollten wir eventuell nochmal darauf hinweisen, ab sofort gibt es nur noch Newsletter, wenn man es explizit bestellt. Also mit diesem Haken setzen. Ich habe auch nicht wirklich eine Beschwerde darüber gesehen, dass wir Newsletter zugeschickt haben. Höchstens nur irgendwelche Mitglieder, die gemeint haben, sie seien schon mal ausgetreten oder so, die sich beschwert haben. Also ich würde den jetzt auch noch mal an alle schicken. Das braucht genau. Man einfach. Also ich persönlich bin auch dafür, wenn man einfach merkt, ah, man ist noch ein Parteimitglied und die Partei braucht sogar Hilfe. Also ich finde es gar nicht schlecht. Gut. Und schließe mich mal den Vorredner. Dann stimmen wir das einfach nur kurz so ab. Ich ändere das Ganze ab, dass wir das so machen bis zur Ende Bundestagswahl. Aye. Bitte um eure Stellungnahme in den Pad. Genau. Entschuldige, eure Abstimmungen. Gut, ich bin dafür. Dafür. Gut. Chris, Martin Eizelberg ist wahrscheinlich auch dafür. Ist das so? Ja, schon eingetragen. Dann bist du woanders, nicht da, wo ich bin. Zeile 229. 229. Ah, verguckt. Alles gut, ja. Gut, dann haben alle abgestimmt. Dankeschön dafür. So, da steht aber noch was anderes drin. Und das ist aber jetzt eher Sonstiges, aber können wir noch kurz mitmachen. Das Problem ist unser nächster Vorstandsnewsletter. Da die letzten zwei eher Hals über Bein entstanden sind und auch zum großen Teil aus meiner Feder, möchte ich gern, dass da jeder sich beteiligt. Dazu möchte ich A, eine Deadline, wann geht das Ding raus und bis wann ihr da euer Zeug abliefert. Das muss einfach kurz definieren. Wie lange braucht ihr Zeit, um eure Bereiche zu schreiben? Gib mir circa also, 2-3 Tage, dann müsste das möglich sein von meiner Seite her. Weil ich würde es gern nächsten Sonntag zum Beispiel. Ist zwar dann schon nicht mehr Juli, die Frage ist halt, ob wir den Juli-Newsletter noch... wesentlich besser sein, ob wir dann mehr Zeit für das ganze Zeug, von daher müsste es zügiger gehen. Sollen wir das Ding noch Juli-Newsletter nennen oder lassen wir den Juli einfach ausfallen und machen dann gleich der August-Früh-Newsletter und machen den 4. Juli? Sagt's mir einfach. Also wir nennen, also ich bin dafür, das ganze Juli-Newsletter zu nennen. Ich würde ihn ganz gerne, wenn das klappt, nächste Woche Samstag raushauen und also von mir aus auch nächste Woche Freitag. Ich habe da 4-5 Sachen, die ich da noch reinschreiben muss. Das geht aber schnell, da der Sören mich ja darauf hingewiesen hat, dass ich nur maximal 4 Sätze schreiben darf. Also der letzte Newsletter hat ein paar Leute erschlagen. Also es geht einfach darum, dass man das Ding mit den einzelnen Punkten nicht aufbläht, sondern dass man halt wirklich pro Punkt so einen 5-Zeiler, dass man einfach sagt, um was es geht, und dann halt verweist auf andere Seiten, wo mehr Infos drinstehen. Einfach nur, um das einfach mal klarzustellen. Das ist das, was ich mir darunter vorstelle, weil wenn man in einem Newsletter einen 20-Zeiler bringt, dann ist es einfach so, dass es keiner mehr liest. Und deswegen, wie gesagt, punktuell, wir haben ja deswegen oben auch schon eine Inhaltsangabe, weil es so ja schon zu groß wird. Genau, das sind alles Dinge, die wir jetzt schon neu hinzugefügt haben. Dann sehe ich das richtig, dass man bis Freitag die Texte, kriegt das jeder hin? Weiß ich nicht. Ja. Gut, dann Nati, bis wann? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht mal, was ich da explizit reinschreiben soll, also... Ja, gut, ich brauche jetzt eine Deadline. Sag mir Ende August, bis wann, Tora, brauchst du, um einen 3-Zeiler oder 4-Zeiler? Gib mir eine Deadline und also mach von mal Freitag und ich probiere einen 3-Zeiler zu schreiben, aber ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht, was ich reinschreiben soll. Da könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, was bei deinem Schatzmeistertreffen irgendwie letzte Woche beschlossen oder beredet hast und sowas. Und dann erinnerst du mich an was, das sollte mal auf die Verwaltungsliste. Oder auch die Umlagen dementsprechend, wenn es da Probleme gibt, wenn das Infos sind, die alle benötigen teilweise, dann auch das. Wie es mit den Spendenquittungen aussieht zum Beispiel, wie wir da weiterverfahren. Lauter solche Infos wären, glaube ich, ganz hilfreich. Wir können ja nächste Woche Mittwoch nochmal eine ganz kurze Redaktionssitzung für 5 Minuten machen, um abzusprechen, wer alles was hat. Und dann sehen wir das ja. Also das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht hier besprechen, was wir da alles reinschreiben. Okay, also das Pad existiert. Ihr könnt euch einfach reinschreiben. Jetzt schon eure Infos, die ihr habt. Ich werde auch ein paar Sachen reinschreiben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Herzlichen Dank dazu. Ja, wir danken. So, der nächste Punkt ist von dir, sag mal vor, Ausrichtung von Wahlpartys, oder gesagt, du hast den einfach nur reingeschrieben, es geht darum, ist einfach dein Antragstext vor, oder bist du... Wir haben Top 3 Domainübernahmen noch dazwischen. Echt, wo kam der her? Habe ich den übersehen, so was er war. Er kam von dir. Und, ich müsste dann langsam los, mich verabschieden. Das mit den Wahlpartys, es überschneidet sich mit dem, was Nati vorgeschlagen hat. Mein Vorschlag resultiert daraus, dass wir den Parkplatz vor der S53 theoretisch für sowas nutzen könnten, was dann uns aber wetterabhängig macht. Aber es ist nur ein grundsätzlicher Vorschlag. Alternativ können wir den Nico damit bitten, dass er uns Möglichkeiten sucht für die Wahlparty, weil der hat in der Clubszene in Stuttgart gute Vernetzung. Das dazu meinerseits. Aber ich würde mich dann jetzt verabschieden, wenn es euch recht wäre. Gut, dankeschön. Danke, dann übergebe ich das Protokoll, wenn der S3 nichts dagegen hat, dann den S3. Jo. Vielen Dank, okay. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Danke, Abend. Ebenso. Gut, es geht eigentlich um Domainübernahmen. Es gibt einige Domainübernahmen von BZV Tübingen oder alles, was eigentlich Thiersales Resterampe ist. Die Frage ist, das ist jetzt in einem Ticket. Es ist so, dass ich finde, dass man da ein paar Domains auch nicht mehr braucht. Ich habe Thiersales drum gefragt, habe aber noch keine Antwort gekriegt, war aber auch erst heute, muss man ehrlicherweise sagen. Er braucht da bis Ende Juli eigentlich die Entscheidung, weil es geht darum, dass man die Domains sonst verfallen lässt oder auslaufen lässt. Jetzt ist die Frage, welche von wir übernehmen. Ich würde halt solche Sachen wie Piratenpartei Reutlingen, Tübingen und so weiter, wenn die es nicht selber hosten wollen und selber übernehmen, was gerade in der Klärung ist, weil wenn die selber sagen, sie übernehmen sie, dann ist das denen ihr Problem. Die Landes-IT hat sich eigentlich dazu entschlossen zu zentralisieren, also dementsprechend die Domains von dort zu übernehmen und dementsprechend auf unserer Landes-IT zu hosten. Und ich würde dementsprechend alle übernehmen, die irgendwie mehr oder weniger sinnvoll sind, würde da gern mit dem S3 drüber reden, weil der einfach die Domains kennt von früher und dann kann man drüber reden, ob die noch sinnvoll sind oder nicht. Da geht es um solche Sachen wie 108e, Abgeordnetenbestechung oder Piratenerobern.bw.de. Ich weiß nicht, ob das mal ein spezielles Wahlkampfthema war. Ich denke, das mit dem Erobern in dem Sinne, ja, brauchen wir auch nicht unbedingt mehr. Landtagswahl BW 2011 brauchen wir auch nicht mehr. Ich möchte einfach jetzt einen Beschluss, dass wir S3 und ich, wenn das okay für dich ist, sich darum kümmern, was davon noch sinnvoll ist und die dementsprechend übernehmen, wenn sie nicht ein KV, BZV möchte. Wortmeldung. Das, ja. Finde ich okay, würde aber jetzt nicht beschließen, welche sinnvoll ist und welche nicht. Die Entscheidung würde ich euch ehrlich gesagt überlassen. Ihr wisst schon, was notwendig ist und was nicht, weil das wird einfach schneller vorankommen, meiner Meinung nach. Genau, das war gerade eben auch der Vorschlag. S3 okay. Müssen wir zusammensetzen, dass man einfach sieht, die waren mal für Kampagnen und wenn die dann nicht mehr notwendig sind, schmeißen wir die raus. Du hast mich ja in dem Ticket schon erwähnt, ich habe es mir angeschaut. Zum Teil weiß ich es, zum Teil aber auch nicht. Es kommt halt darauf an, ob die irgendwo aufgedruckt sind zum Beispiel. Da muss ich auch nochmal nachrecherchieren ein bisschen. Okay, aber da bist du näher dran, sage ich mal, als ich. Und von dem her können wir da uns mal zusammen hocken, denke ich. Ne? Jo. Gibt's dagegen, dann stimmen wir einfach ab. Eine Frage noch? Oder gibt's noch Fragen, genau. Ist das im Landes-IT-Budget mit drin? Ja, ja. Gut. Gerade die DE-Domains kosten ja nicht wirklich viel. Das sind 6 € und wir haben, wie gesagt, deutlich mehr Beanschlag gehabt. Also auf dem her ist das kein Problem. Ich frage nur jedes Mal nochmal nach, also... Ja, ist drin. Gut. Dann würde ich zur Abstimmung kommen, dass jeder einfach abstimmt. Bin dafür. Dafür. Somit ist das angenommen. Danke dafür. Bei Top 4 hätte ich schon eine Wortmeldung. Das ist schön. Top 4 geht es um die Ausrichtung von Wahlpartys, hat gerade eben Simmerfer schon gesagt. Es geht darum, dass er vorgeschlagen hat, anzufragen für die Feier draußen vor der Tür die Einfahrt oder im Süden eine zusätzliche Party und wie wir das Ganze organisieren. Nati hat ja auch noch einen Antrag gestellt, der ist jetzt aber noch nicht reinkopiert worden, wenn ich es richtig sehe. Von dem her hat er jetzt eh das Wort. Vielen Dank. Also ursprünglich hatte ich die Idee, oder beziehungsweise was heißt ursprünglich hatte ich die Idee, ursprünglich war die Idee, eine zentrale Wahlparty eben in Stuttgart zu haben, aus dem einfachen Grunde, weil die Leute, die ja so lange und so viel in den nächsten Monaten und dann zu dem Zeitpunkt die letzten Monate dann gearbeitet haben und sich den Arsch aufgerissen haben, einfach mal zusammensetzen können und feiern können, gemeinsam feiern können, dass erstmal das verbindet die Leute, man netzwerkt wieder und vor allem es verbindet eben ganz massiv. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir das in Stuttgart zentral machen. Stuttgart liegt eben zentral in Baden-Württemberg. Vorgeschlagen waren, da die Presse aller Voraussicht nach kommen wird, sollten wir in die, sagen wir mal, an die 5%-Hürde kommen, beziehungsweise drüber hinaus wird die Presse definitiv kommen. Würde ich vorschlagen, dass wir für 200 bis 400 Leute circa Räume suchen und insgesamt ein Budget von 3.000 € zur Verfügung stellen. Ich würde damit jemanden beauftragen, das zu machen. Ich habe mal Nico schon mal angefragt, ob er da mal aufgrund seiner Erfahrung in der Clubszene und seinen Kontakten, hat er eben die Möglichkeiten, da relativ schnell und günstiger was zu bekommen als jemand anders da. Zumindest die Leute, die ich kenne. Deshalb Vorschlag von mir, wir beauftragen Nico damit, eine Wahlparty zu organisieren beziehungsweise Angebote einzuholen für Wahlpartys bis zu einem Budget von 3.000 €, wo Räume etc. pp. Alles mit drin ist. Essen auch drin oder Essen nicht mit drin und Getränke? Catering haben wir drin, Getränke werden, könnten wir verbilligt anbieten. Das Problem ist, für 3.000 Euro wirst du nicht alle Getränke umsonst bekommen, nicht bei der Anzahl an Leuten. Aber ich glaube, Peter wollte noch was sagen dazu, weil Peter hatte ja auch sich dazu geäußert. Ja, also ich stimme dem, die Idee von Nati finde ich richtig. Und das geht auch in die Richtung, die ich da ja in dem Umlaufbeschluss schon geschrieben habe. Nach einem so intensiven, anstrengenden Wahlkampf mit so vielen tollen Aktionen, wie wir bis dahin noch machen werden, sollten wir was zusammen machen. Halt vor allem, weil wir am 22. alle vollkommen erledigt sein werden, fix und fertig durch die viele Arbeit, die wir machen. Und dann sollten wir uns mal eine Auszeit gönnen, miteinander reden, Revue passieren lassen, was gewesen ist und Spaß miteinander haben. Und zwar alle, weil das finde ich schon wichtig. Wir sollten anerkennen, dass die Arbeit geleistet worden ist. Und das sollte der Landesvorstand bzw. die Landespartei, der Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei, den Leuten, die was getan haben, sagen, kommt zu uns, wir feiern zusammen als Dankeschön von uns allen, an uns alle, die wir so tolle Arbeit geleistet haben. Das wäre schon ein wichtiges Zeichen nach außen. Gibt's dazu weitere Wortmeldungen? Ich glaube, du hattest dazu eine Wortmeldung, weil du hattest ja auch dazu was geschrieben. Ich glaube, heute. Ja, heute. Ja, aber ich frage gerade, ob es andere Wortmeldungen gibt. Gut, dann kann ja ich dazu kommen. Also ganz ehrlich, ich bin halt der Meinung, man sollte den Leuten natürlich schon irgendwie entgegenkommen und auch natürlich sie eine Fete feiern lassen. Aber 3.000 Euro, sorry, ich habe schon mit 110 Leuten gefeiert bei meinem Geburtstag und das waren unter 1.000 Euro. Also ich sehe diesen Preis nicht. Wir sind nicht bei der APPD, dass wir hier eine Freibierfete oder die Wahlkampfkostenerstattung zurückerzahlen. Und vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen schwäbisch. Also wie gesagt, dass man dann vielleicht nicht in einen Club geht, sondern eben dann schaut, entweder mit dem Hof oder mit der LGS. Wie gesagt, das wird dann zwar echt gemütlich, man muss dann gucken mit der Vermieterin, oder meinetwegen irgendein Vereinsheim sich mietet und nicht irgendeine Stadthalle. Es gibt Möglichkeiten, man muss halt suchen und man muss dann halt gucken. Natürlich will ich auch nicht die absolute Sparschiene fahren, aber ich muss einfach sagen, ich finde Geld in dem Sinne aus dem Fenster zu werfen ein Riesenproblem, da habe ich echt ein Problem mit. Und ich sag mal so, es muss ja auch nicht unbedingt Schnaps sein, da gibt's halt Bier und Wein und damit kommt man dann schon relativ weit auch mit Geld. Und wenn man dann irgendwie einen Levercase weg dazu macht, ist das auch nichts was Schlechtes. Also ganz ehrlich, damit sind viele Leute glücklich. Und das ist meine Meinung dazu. Wortmeldung dazu. Dörn, ich weiß, dass wir definitiv, dass es sehr viel Geld ist, aber es ist nicht rausgeworfenes Geld. Das ist zum einen, weil, das begründe ich dir jetzt, wer 2011 den Landtagswahlkampf mitgemacht hat, der weiß, wie kaputt man nach diesem Wahlkampf war, zumindest war das hier bei uns oben, und weiß, wie wir dann auf einmal abgestürzt sind, was die Aktivität angeht. Das ist eine Maßnahme in meinen Augen, um diese Aktivität eben in dem Moment, wo wir genau, wo diese ganze Kraft, wo es einfach, wo man sich fallen lässt, einfach weil so viel Stress, so viele Sachen, wo man dann nochmal aufgefangen wird von der Partei und sagt, hier, danke, vielen, vielen Dank und nicht einfach nur hier. Hier, das ist das Ergebnis, sondern eben man wird in dem Fall mehr oder weniger aufgefangen durch eine Fete, dadurch, dass man, da bekommt man ein dickes Dankeschön zurück. Und das finde ich sehr wichtig. Sonst sehe ich wieder die Gefahr, unabhängig davon, wie viel Prozent wir bekommen, dass wir wieder geradezu in die Inaktivität in vielen Bereichen rutschen. Und dann können wir die Europawahl vergessen und die Kommunalwahlen erst recht. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wir eben dieses Dankeschön sagen. Es ist einfach ein soziologisches, eine soziologische Sache. Ja, ich habe dir da jetzt auch nirgends widersprochen. Ich bin auch für Feiern, aber ich bin eben nicht für Catering-Service plus Dekadenz hoch 10. Das habe ich nirgends. Das ist es nicht. Ja, das ist halt eine Frage. Du hast einerseits die Presse. Du hast andererseits, musst du Technik etc. pp. Außerdem ist das ein Maximalbudget. Das ist nicht, wir geben 3.000 Euro aus, wenn wir irgendwas finden, dass es günstiger als 3.000 Euro geht. Sagen wir mal, wenn wir auf einmal bei 1.000, 1.500 Euro oder so sind, hey, dann nehme ich das gerne. Ich will nicht das Geld für zum, wie du selbst gesagt hast, zum Fenster rauswerfen. Also ich möchte nicht mehr ausgeben, als ich muss. Wenn ich aber sehe, dass wir eben, ich möchte gerne in Stuttgart fallen aufgrund der Zentralität, da müssen wir auch entsprechend eventuell etwas höher skalieren aufgrund der Mieten etc. Weil die LGS nicht für diesen Ansturm geeignet ist an Personen. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns da was nehmen. Also wenn wir es zentral machen und tatsächlich an die 5% rankommen, reicht die LGS bestimmt nicht. Was Sören wahrscheinlich meint, ist jetzt, dass wir irgendwie eine größere, naja nicht Halle, aber irgendwie sowas wie das Feuerwehrhaus oder so anmieten und dann halt uns Getränke dafür kaufen und relativ viel halt selber machen und dann nicht irgendwie einen Club oder sowas anmieten und dann halt deren Preise zahlen, oder? Das ist genau die Idee, die ich dahinter habe. Wie gesagt, dass man halt nicht irgendwo ein Basispaket macht oder mit dem Caterer alles komplett. Und ganz ehrlich, dann muss man halt vom Wahlkampf zwei Leute abziehen und dann kann man das organisieren. Also mit zwei Leuten ist das kein Problem. Da lässt man einen Getränkewagen herliefern und dann kann man da auch feiern. Die Frage ist halt, wie schön es sein muss. Und ich finde, es muss bei uns nicht aussehen wie auf einer CDU-Party, wo wirklich die Schnittchen fertig gemacht sind vom Caterer, sondern das darf dann halt bei uns meinetwegen auch eine Büchse Kartoffelsalat dastehen und dann kann man damit genauso feiern. Also ich sag halt einfach, wo man sich ansiedelt und ich finde halt, dass da, der Dank, wenn man dann zusammen feiert, ist trotzdem da. Aber jetzt hat erstmal der Fußball das Wort. Ich möchte zwei Sachen anmerken. Das erste, wenn wir sowas beschließen, dann möchte ich für jede Wahlparty im Land eine äquivalente Summe haben. Das heißt, ob nun Mannheim, ob nun Freiburg, mindestens sagen wir mal 1.000 Euro für eine Wahlparty. Zum zweiten, weil hier erwähnt wurde Presse, da wäre mein Vorschlag, wir machen hier auch kein Catering, auch kein Schnittchen oder sonst was. Ich sehe es von den Bundesparteitagen, da haben die Journalisten meistens Gutscheine bekommen, da haben sie dann das Essen umsonst bekommen, zum Teil. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn Stuttgart Pizzaservice, wenn wir die Pizza zahlen oder Getränke zahlen oder sonst was. Ich halte diese Summe 3.000 Euro plus Catering, finde ich Wahnsinn. Das ist, ich bin noch nicht fertig. Lass mich bitte ausreden. Was die Örtlichkeit betrifft, kann man sich drüber streiten. Ich glaube auch nicht, dass die Landesgeschäftsstelle auf so einen Ansturm überhaupt geeignet ist. Aber da sollte man, wenn schon, dann schon schauen, dass man eine Örtlichkeit findet, wo die Kosten möglichst gering bei sind. Wenn ich kurz mach du, Peter. Also ich habe mich ja schriftlich eben gerade beim Sören gemeldet. Also ich sehe das den Etat von Nati als absolute Obergrenze. Ja, keiner geht hierher und sagt, wir müssen 3.000 Euro rausballern. Da wäre ich nämlich auch absolut gegen. Ich finde, dass wir alle einer Meinung sind. Wir streiten uns wirklich nur noch über das, was wir eigentlich wollen, wie die ganze Veranstaltung auszusehen hat. Ja, ich lese daraus, ich höre daraus, wir wollen alle diese Veranstaltung. Ich habe noch keinen einzigen gehört, der gesagt hat, nee, wir machen keine Wahlparty, wir machen keine zentrale Wahlparty. So. Also da sind wir uns wahrscheinlich einig. Das andere ist der Etat. Gut, der Etat richtet sich ja nach dem, was wir ausrichten. Wenn wir sagen, wir mieten uns einen Raum, wo 300 bis 400 Leute reinpassen, 200 bis 400 Leute reinpassen und lassen uns Getränke liefern, machen irgendwie Salate und so weiter selber, wie man das auch immer hinkriegt mit Freiwilligen, dann ist das schon eine gute Sache. Da sehe ich kein Problem, weil das Problem wird eher sein, ob wir das wirklich dürfen, wegen selber machen und so, weil es hier eine öffentliche Veranstaltung. Aber letztendlich sind wir uns doch alle einig. Wir müssen jetzt wirklich nicht ein Fass aufmachen an der Stelle, wo wir uns einig sind. Es geht wirklich nur noch um die Maximalsumme. Ja, und die kann man auch nach unten schrauben. Nati möchte nur einen Etat haben, so wie ich den Antrag auch immer von ihm verstanden habe, dass wir uns nicht ein Bein stellen, wenn es dann einen Euro mehr kostet und wir anfangen zu heulen und sagen, wir machen das nicht. So, lass uns da wirklich mal rational dran gehen. Ja. Okay, wenn ich kurz darf, zwei Sachen. Erstmal, Stefan, wenn es eine zentrale Wahlparty gibt, soll es keine anderen geben. Das heißt, das Land würde dann wirklich nur eine bezahlen. Wenn jemand was anderes machen möchte, muss er das selbst machen. Deshalb würde es kein Geld in irgendeiner Art und Weise weiterhin geben. Deshalb machen wir ja eine zentrale Wahlparty. Das Zweite, das Catering etc., alles, das müsste schon alles in diesen 3.000 Euro, sage ich jetzt einfach mal, oder in diesem Budget, nehmen wir jetzt mal keine Summe, in dem Budget, drinne sein. Das heißt, Musik, Essen, Tränke, Raum, Putzen, Anlieferungen von irgendwas, alles, was halt sein muss, das muss da drinne sein. Wenn wir das für 2.000, für 1.000, für 500 vielleicht geschenkt bekommen, von mir aus, okay. Aber, also erstmal mir ist es wichtig, dass wir eine zentrale Wahlparty haben und das Zweite ist, dass wir eine Wahlparty machen können, was das Finanzielle angeht. Da habe ich 3.000, wie Peter gesagt hat, 3.000 Euro einfach mal festgesetzt, vorgeschlagen, weil es einfach eine Maximalgrenze darstellt. Das heißt nicht, wir tun jetzt 3.000 Euro ausgeben, es soll aber eine Möglichkeit, einen Rahmen bilden, in dem wir uns bewegen können. Sprich, wir probieren so günstig wie möglich in dem Verhältnis, den wir wollen. Deshalb werden auch mehrere Angebote eingeholt, oder sollen mehrere Angebote eingeholt werden. Dann können wir genau auswählen, was wollen wir. Wollen wir eher die günstigste Variante? Wollen wir eine etwas höherwertige Variante? Wollen wir die Maximalvariante? Das wird dann erst später gemacht. Aber erstmal geht es darum, wie viel Budget, also erstmal wollen wir eine zentrale Wahlparty? Wenn ja, wie viel Budget wollen wir für die Angebote machen? Also in welchem Bereich? Bis maximal soll sich das drehen. Und dann tun wir erst beschließen, welches Angebot wollen wir annehmen und bis welchem Preis. So, es heißt nicht, dass wir, wenn wir jetzt beschließen, bis 3.000 Euro, dass wir 3.000 Euro sofort vom Konto weg haben und dass wir 3.000 Euro bezahlen müssen sofort. Ich möchte nur anmerken. Das ist richtig, Nati, aber das ist das Gleiche wie mit dem Kandidatenbudget mit 500 Euro. Wenn man sie einem gibt, dann wird es halt auch ausgenutzt. Und deswegen bin ich dafür, machen wir 1.500 Euro. Im Notfall muss man halt nachträglich die Erhöhung beschließen. Wenn man sagt, okay, zwei Wochen vorher, das läuft nicht, oder wir haben ja mehrere Sitzungen bis dahin, dann muss man einfach, bevor wir jetzt hier noch ewig rumdiskutieren, jeder Bauchschmerz hat, gucken wir, dass man halt bis 1.500 Euro das Ding beschließe. Was, sage ich, schon ziemlich stramm ist, klar. Aber dann hat man eine Maßnahme, wo man hin muss, und dann kann man gucken, wie man da noch drüber kommt. Und im Notfall werden wir halt noch 500 oder 1.000 Euro nachschieben, wenn es wirklich sein muss, weil man nichts findet. Aber dann hat man auch die Preiskategorie, wo man sucht, und nicht, ja, es kann auch bis dahin gehen. Vorschlag zu Güte. Wir sagen Nico, weil aufgrund seiner Erfahrung in dieser Clubszene würde ich vorschlagen, dass wir mehrere Angebote wollen. Wir kommen sehr günstig, also wo wir sehr viel selbst machen, bis hin zum komplett ausgereizten Budget. Und ich würde das Budget wirklich auf 3.000 dann festsetzen, dass er uns einfach mal verschiedene Angebote nimmt. So können wir selbst bestimmen, wie viel wir dann ausgeben wollen. Wäre das ein Wort? Ja, von mir aus schon. Also wenn wir nochmal explizit dann über das konkrete Angebot entscheiden, dann ist ja nicht so das Problem. Sehe ich auch so. Also wir sollten heute Abend das Signal nach außen in die Partei einsenden. Wir wollen eine zentrale Wahlparty. Wir wollen zusammen Spaß haben. Und dann entscheiden wir, wenn wir konkrete Angebote haben, was sie kosten. Und das bedeutet für uns, wir nehmen einfach erst einmal als psychologischen Richtwert, nicht als fixen Richtwert, sondern als psychologischen Richtwert, den hier genannten minimalen Betrag von 1.500 Euro. Um das herum soll Nico suchen, und wenn er nichts findet, dann müssen wir halt nochmal über was anderes reden. Wir schließen aber noch kein Budget, sondern wir sagen nur, wir wollen diese Wahlparty. Das heißt, wir sagen, wir wollen circa 1.500 Euro ausgeben, plus minus ein paar Euro, dass Nico sich da bewegen soll in dem Rahmen. Habe ich das richtig verstanden, Peter? Ja, und wenn Nico nichts findet, weil einfach alles dicht ist, weil es nichts gibt in Stuttgart, ja, weil alle Räumlichkeiten zu sind, und wir 2.500 Euro dafür bezahlen müssen, dann müssen wir halt nochmal nach, hat Sören ja auch gesagt, dann muss man halt ein paar Euro nachschießen. Also wir sollten erst einmal dieses psychologische Signal aussenden. Wir wollen diese Wahlparty, wir wollen zusammen Spaß haben nach einem langen, anstrengenden Wahlkampf. Okay, Frage. Dann würde ich erstmal Folgendes fragen. Wollen wir eine zentrale Wahlparty in Stuttgart? Ich glaube, das wäre die erste Frage, die geklärt werden muss. Weil wenn es da schon heißt nein, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Wir sind jetzt doch schon relativ weit weg von Cymerfors Antrag. Sollen wir jetzt deinen Antrag reinkopieren oder irgendwas komplett neu formulieren, wenn wir jetzt tatsächlich abstimmen? Einfach das ist ein Meinungsbild. Ich sehe das nur als Meinungsbild, weil auch Cymerfors wäre erstmal eine Zentrale. Er hat ja gesagt, optional im Süden eventuell noch was. Oder sieht das jemand anders? Nee, ich glaube, ein Wahlparty zentral wollten alle. Okay. Frage? Nico, ist es für dich okay, dass du nach Locations suchst? Na okay, er ist nicht da. Sonstige Fragen? Ja, ist irgendjemand dagegen, dass wir eine zentrale Wahlparty in Stuttgart suchen, Angebote einholen? Okay, niemand dagegen. Okay, jetzt die Frage. Was soll das Maximalbudget sein, was wir geben? Oder wollen wir es wie Peter machen, einen Mittelwert sagen? Also in dem Bereich soll sich bewegen. Was ist euch lieber, Maximal oder Mittelwert? Oder Richtwert, Entschuldigung. Richtwert wäre korrekt. Leute? Wenn es euch egal ist, dann schlage ich vor. Ich würde sagen Richtwert. Stefan, wie siehst du das? Ja. Also diese 3.000 Euro, da schließe ich jetzt mal die Augen davor. Die will ich auch gar nicht sehen. Ich will schon, wie schon vorher erwähnt haben, hier keine CDU oder AfD-Wahlparty haben. Okay, also du wärst auch für einen Richtwert. Habe ich das richtig verstanden? Ja, weil okay. Das schmerzt das Geld da oben. Okay, dann machen wir einen Richtwert. Dann würde ich, wie vorgeschlagen, von Sören 1.500 Euro vorschlagen. Ist irgendjemand gegen diese Summe, also als Richtwert? Das ist nicht der Fall. Gut, dann jetzt den Beschluss. Wir beauftragen Nico, Angebote einzuholen, beziehungsweise verschiedene Angebote zu erstellen, für eine Wahlparty für 200 bis 400 Leute, die am 22.09. stattfindet, von 18 Uhr bis Open End, bis zu einem Budget von, das darf bis zu einem, darf sich um den, um 1500 bis Euro bewegen. Bis zu 1500 Euro. Nein, nein, um, deshalb Richtwert. Nein, bis zu 1500 Euro erstmal. Nee, sorry, also entweder wir sagen Richtwert oder maximal. Deshalb habe ich ja nochmal explizit nachgefragt, Sören. Wir können jetzt um 100 Euro rumkacken oder nicht. Oder wir können jetzt sagen, bis zu 1500 Euro, ganz ehrlich. Und wenn es dann mehr ist, werden wir drüber reden, weil wir die Angebote ja eh bekommen. Dann lass uns auch einfach Richtwert sagen. Um 1500 Euro. Wenn wir, so, dass wir reden so oder so über die Angebote. Ja, du hast recht. Mach. Also um 1500 Euro. Blub, wir machen die Angebote. Die um 1500 Euro liegen. Punkt. Gut, wir kommen zur Abstimmung. Wer kann in diesem Text leben? Ich bin dafür. Ich auch. Ich auch. Muss ich jetzt noch was sagen? Sonst hätte ich einfach ja angekreuzt. Okay, ja. Das ist jetzt nicht der obere Text. Wie stimmt man da ab? Unten wahrscheinlich. Warte mal, ich kopiere noch mal so ein Ding da rein. Mach du das mal. Wir waren uns, glaube ich, alle dafür. War noch jemand dagegen? Enthaltung? Nö, ich glaube, waren einstimmig dafür. Gut. Dann könnt ihr jetzt hier mit abstimmen, genau. Gut, wir sind bei Top 5 angelangt. Dankeschön für die Abstimmung und danke für die 1500 Euro. Portokasse des Landesverbandes ist fast leer und 100 Euro beantragen wir da drauf aufzuladen. Und ich bin dafür, dass wir das sogar auf 200 Euro ändern, weil ich dann nämlich demnächst 60 Euro abziehen werde für die Ausweise, was wir ja eh schon beschlossen haben. Aber, dass wir die gleich nochmal aufladen. Ja, okay, wenn du da gleich noch mehr was brauchst, dann ist natürlich sinnvoll. Ich habe jetzt diese Woche zwei Sachen verschickt. Jetzt sind gerade noch 4 Euro drauf und verschicken das mal halt. Ja. Aber 250 Euro drauf, dann ist es ein bisschen mehr, dann dauert es, muss ich nicht jeden Monat aufladen. Ja, trefft ein, nehmt das Geschenk von Nati an. Ja, also können den auch ganz oft 250 Euro abändern. Gut, ich bin dafür. Ich auch. Ich bin auch dafür. Ich auch. Ich auch. Gut. Dann kommen wir zu Top Nummer 6. Ja, letztes Mal haben wir ja schon über die Opt-out-Flyer da geredet, da hat sie jemand beantragt. Ich habe das mal rausgesucht und würde einfach den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Gutschein für ein Stück Freiheit-Flyer nehmen, ohne den Opt-out-Datum. Das sieht dann, also weil das eh noch relativ klein ist, auch noch ganz schön aus. Und den nochmal drucken lassen, genau wie letztes Mal, die Auflage und von der Papierstärke und auch wieder matt, also die sehen immer genau gleich aus. Davon 10.000 Stück, weil das letztes Mal angefragt wurde. Und dann noch ein Krypto-Flyer, da geht es einfach darum, wir haben ja die Tutorials, dass man die nochmal schön zusammenfasst, auf vorne die Problematik hinweist, warum es sinnvoll ist, zu verschlüsseln zum Beispiel, wie ein der Staat versucht abzuhören und hinten drauf die Position der Piraten, gerade zu Bürgerrechtsthemen, Vorratsdatenspeicherung, Überwachung, und in der Mitte quasi die Tutorials verlinkt und einfach hinweist, das kannst du machen, das kannst du machen, hier ist der Link dazu, das kannst du machen, hier ist der Link dazu. Wenn man das Tutorial selber nicht draufkriegt, quasi einfach, um an Infoständen die verteilen zu können, jetzt im Wahlkampf, weil ja nicht jeder auf eine Krypto-Party kann. Das wird man dann, genau wie bei den Herzflyern zum Beispiel, einfach versenden können und die Stammtische und KVs sozusagen handelt, wie viel sie verteilen können und bekommen dann anteilig welche ab. Bei den Herzflyern hat es ja schon ziemlich gut funktioniert und letztes Mal waren die Opt-out-Flyer auch ruckzuck weg. Also da war die Nachfrage relativ groß. Kann man auch getrennt behandeln, die beiden Flyer. Also meiner Meinung nach muss da nichts getrennt behandelt werden, also nicht von mir, für mich. Also es wird kosten, ihr habt nachguckt, bei Flyer-Alarm 10.000 Stück von den Opt-out-Flyern kosten 76,22 Euro, kommen glaube ich immer noch 5 Euro Bearbeitungsgebühr bei Flyer-Alarm dazu. Und die Falt-Flyer sind natürlich ein bisschen teurer, weil es Falt-Flyer sind, die kosten 120 Euro für 10.000 Stück. Plus wieder 5 Euro Bearbeitungsgebühr. Das wäre so knapp 220 Euro. Ich habe jetzt mal 220 Euro einfach reingeschrieben. Dafür. Sind die schon fertig? Die Gutscheine für ein Stück Freiheit-Flyer sind quasi fertig. Die Krypto-Flyer nicht, weil da auch die Tutorials noch ein bisschen schöner gemacht würden dann. Und ich würde das aber jetzt im Laufe der Woche, denke ich, hinkriegen. Okay. Ich schicke das natürlich nochmal rum. Können wir das ans Bundestagsdesign anpassen teilweise jetzt? Mal? Ich weiß, also die Opt-out-Flyer sind eigentlich so in Ordnung, wie sie sind. Da ist halt so eine Pusteblume drauf, dieses Design bestimmt. Deswegen würde ich da nicht viel machen. Den Krypto-Flyer, der ist quasi im Bundestagsdesign, also vom Hintergrund. Okay. Nur, dass man dann etwas völlig Schräges macht, um das geht's mir gerade. Okay. Dann bin ich da dafür. Dann kommen wir zur Abstimmung. Oder gibt's noch weitere Fragen? Nicht. Dann sind wir bei der Abstimmung. Bitte abstimmen jetzt. Dafür. Der Herr Fußball auch dafür. Und dann haben wir das einstimmig angenommen. Super. Wir gehen weiter. Das ist, glaube ich, das, was letzte Woche schon da war. Peter hat es reinkopiert. Ist das richtig? Genau, ich habe das reinkopiert. Das ist nicht letzte Woche schon mal da gewesen, sondern es ist schon seit 4 Wochen da. Das ist der Antrag von Kevin Honker bezüglich der Abschaffung der 24-Stunden-Regel. Wir haben beim vorletzten Mal und beim letzten Mal gesagt, beim vorletzten Mal haben wir gesagt, wir wollen auf das Ergebnis der Abstimmung warten. Beim letzten Mal haben wir gesagt, derjenige, der die Daten hat, der sie uns erklären und erläutern kann, nämlich du, ist nicht da. Darum haben wir es beim letzten Mal nicht abgestimmt. So, jetzt sind wir im Vorstand, der wo 2 Leute nicht da sind. Wir können jetzt heute Abend drüber reden, ob wir diesen Antrag behandeln oder ihn nochmal verschieben. Ich persönlich finde, einen Antrag, den wir schon 2 Mal verschoben haben, sollten wir eigentlich langsam mal behandeln, weil der ist es wert, behandelt zu werden. Er stellt halt wichtige Fragen, beziehungsweise hat ein wichtiges Thema, nämlich diese 24-Stunden-Regel und auch die Frage, wie gehen wir mit der Mailingliste um? Wenn ich was dazu sagen darf, ehrlich gesagt, der Antrag ist bekannt. Wir haben die 24-Stunden-Sperren derzeit nicht wahrgenommen, oder? Wir haben sie nicht zurückgesetzt, wir haben sie nur nicht wahrgenommen. Richtig, genau, wir haben sie nicht wahrgenommen, genau. Würde aber gerne in Extremfällen diese Option weiterhin haben, es aber nicht mehr so einsetzen, wie wir es eingesetzt haben. Und ich würde ehrlich gesagt erstmal nichts ändern daran. Wir würden normal Verwarnung, klar, bei normalen Trollen, aber wenn jemand alles zuspammt oder sonst irgendetwas macht, dass man den halt ganz schnell rauskicken kann. Also ja, also quasi als Maßnahme bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann den richtigen Beschluss hat, nicht, dass da irgendwie dann jemand noch weiter spammt und dann irgendwie 20 E-Mails oder so draufsetzt und halt alles zuspammt, dass man das halt zumindest kurzzeitig unterbinden kann. Genau, beispielsweise tut irgendjemand irgendwelche Links auf irgendwelche Nazi-Blogs oder sonst was drauf machen, da gibt's keine Diskussion, der wird gesperrt. Gut, also, letztes Mal wurde das Ganze verschoben, weil ihr den Antrag anscheinend hattet. Vom Prinzip habt ihr ja alle die Mail gekriegt, wo ich die Auswertung laufen lassen habe aus diesem Lime-Survey, wie die Antworten waren. Es ist so, dass ich persönlich, und das kann jeder andere auch so sehen oder auch nicht, ich habe die Auswertung jetzt leider gerade nicht mehr vor mir. Ich finde sie gerade auf Anhieb jetzt leider nicht. Ich habe die irgendwo hingespeichert ins weite Weltnetz. Ich glaube, irgendwo sogar auf die Piratenseite. Also wenn ihr es irgendwo habt, bin ich dankbar drum. Vielleicht finde ich es auch noch, wenn jemand anders nochmal redet in der Zwischenzeit. Es ist aber so, dass ich eigentlich ein eindeutiges Ergebnis sehe. Es haben wenig Leute mitgemacht, aber von denen, wo mitgemacht haben, haben, glaube ich, knapp 50% kein Problem gehabt mit dieser Zwei-Mann-Regelung. Also auf Deutsch sagt nicht das, was wir jetzt haben, sondern dass halt 2 Leute drüber gehen. Konnten aber auch viele damit leben, wie es jetzt eigentlich ist. Ich glaube, die einen Regel fanden alle nicht so doll. Also wie gesagt, um das Thema abzuschließen, ich finde den Antrag, wie er hier steht, um das einfach auch mal klar zu sagen, eine Frechheit, weil wir eben nicht irgendeinen Machtmissbrauch machen oder irgendeinen rechtsstaatlichen Prinzip der Gewaltenteilung mit Füßen treten, sondern weil wir einfach nur eine Liste wollen, die irgendwie im Groben und Ganzen nicht nur von Idioten bevölkert ist. Was ich auch nicht behaupten möchte, aber manchmal denkt man das, wenn man sieht, wie viel da los ist. Um das Thema abzuschließen, würde ich wirklich dazu sagen, jemand Zweites findet man wirklich, wenn einer trollt, dann muss man mit jemand Zweiten einfach nur drüber reden, das auch nicht groß dokumentieren, sondern nur wissen, okay, wir haben den gesperrt, wir wollen ja das auch weiterhin auf die Mailingliste posten, wenn wir jemanden sperren, dass man das einfach auf 2 erweitert. Das wäre mein Vorschlag jetzt auch aus dieser Umfrage, weil das wirklich 50% okay fanden, grob 50, verbessert mich, wenn ihr den Antrag habt. Und dann ist das was, wo ich zumindest sagen kann, damit konnten die meisten mitleben. Wenn 2 Leute das abstimmen, dann ist das einfach so und dann schmeißen wir jemand raus. Also nicht das zurücknehmen, wie es hier beantragt ist, sondern dass wir uns beschließen, die Mailingliste mit zwei Leuten, unsere Regel so beizubehalten und die dann mit zwei Leuten eben durchzuführen. Also den Text an sich werde ich auch nicht zustimmen, weil ich muss halt über diesen Spruch lachen. Ihr tretet das rechtsstaatliche Prinzip der Gewaltenteilung. Finde ich total bescheuert. Und ich möchte mich auch anschließen, Vier-Augen-Prinzip ja, Zwei-Augen-Prinzip nein. Zwei-Augen-Prinzip, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Achso, ja, vier, ja, genau. Okay. Hast du ein Auge? Ja, genau, das war gerade mein Fehler. So, ich habe jetzt auch den Link, weil du hast ja zum Glück geredet, gefunden. Wie gesagt, wenn man sich das nochmal anschauen will, es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Das ist unterirdisch. Also die Meinungen über die BBMisk sind eigentlich ziemlich klar. Da gab es auch wenig Überraschung. Moment, ich suche jetzt gerade die Seite, wo das dran stand, auf was ich mich gerade beziehe. Ja, solange dürfen gern andere ihre Meinung sagen. Okay, ich sage jetzt auch mal meine Meinung. Ich habe diesen Antrag eingebracht, weil er halt als Ticket da war und er musste angebracht werden. Der Text, der Inhalt ist für mich das Entscheidende. Die Abschaffung der 24-Stunden-Regel, ich war niemals dafür, also vom Kopf her, nur vom Bauch. Ich habe dagegen gestimmt. Ich bin auch nach wie vor dagegen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass eine Mailingliste, wenn sie denn gewollt wird von den Mitgliedern einer Partei, und als eine solche sind wir, ohne Moderation und ohne Strafen und so weiter auskommen muss, weil wir alle erwachsene Menschen sind. Leider, man sieht das auf der BBMisk, es funktioniert nicht. Leider, weil einzelne Leute immer wieder die Macht an sich reißen, Deutungshoheiten übernehmen. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, den Idealzustand herbeizuführen. Ich habe damals gesagt, als wir über diese 24-Stunden-Regel geredet haben, dass jede Regelung, die wir einführen, die neue Maßnahmen schafft, um Ruhe zu schaffen, scheitern wird, weil wir sie nicht konsequent genug durchsetzen können. Wir haben es gesehen. Wir haben es einmal versucht, einen Tag lang, und die BBMisk ist vollkommen im Chaos versunken, weil wir selber uns nicht darüber klar waren, wie wir damit umgehen wollen. Ich bin auf den nächsten Tag gespannt, an dem wir dann das Vier-Augen-Prinzip haben und die BBMisk vollkommen im Chaos versinkt, weil wir halt einen Tag lang sechs Leute sperren. Bin ich drauf gespannt, wie das abläuft. Als letztes, ich glaube, dass jede repressive Maßnahme eine neue repressive Maßnahme nach sich zieht. Und wir werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher, in wenigen Monaten über neue Regeln für die BBMisk diskutieren, weil wir mit dieser Regel für die BBMisk schon wieder nicht den Zustand erreicht haben, dass sie ein Diskussionsorgan ist. Wir können es nur schaffen, aus der BBMisk ein Diskussionsorgan der Piratenpartei Baden-Württemberg zu machen, und das ist jetzt mein Schlusssatz, wenn die Mitglieder dieser Partei auch bereit sind zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die permanent die BBMisk dazu nutzen, sich selber zu präsentieren, ihren eigenen Kopf durchzusetzen und ihre eigene Form von Politik zu präsentieren. Wenn diese Menschen nicht sozial geächtet werden, dann haben wir überhaupt keine Chance, überhaupt irgendwann mal eine vernünftige Arbeitsliste zu kriegen. Danke. Ich kann dazu nur sagen, solange jemand anonym irgendwo drin ist, wird er auch nie geächtet werden, weil er sich jedes Mal einfach anonym jemand einen neuen Namen holt. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu den Zahlen sagen, da ich es jetzt gefunden habe. Ab Seite 20 wird es interessant. Seite 20 sagt einfach nur, dass eine gute Option, meinetwegen, mit den 24-Stunden-Sperren, das sind wir bei knapp zusammengenommen, die meinetwegen, und das ist eine gute Option, knapp 48%. Wie gesagt, das ist was, wo ich sage, das ist die deutliche Mehrheit, wenn man sich die anderen Sachen anschaut, wo es sonst noch zur Abstimmung standen. Ganz klar wird aber definiert, was man merkt, dass vom Landesvorstand dafür beauftragte Personen eigentlich gewählt werden sollen und nicht der Landesvorstand selber. Das ist was ich hier recht interessant finde. Also auf Deutsch sagt Moderatoren sozusagen. Ja, das wird beides, macht der Vorstand, wollen sie eigentlich gar nicht sehen in der Beziehung. Von dem her ist es die Frage, ob wir das überhaupt noch weitermachen sollen oder ob man da jemand ausschreiben sollen, der das macht. Das ist auch noch das Fazit aus dem ganzen Ding. Das Vier-Augen-Prinzip ist aber auch angenommen worden mit 35, mit 32 und 37%. Egal, wer es macht, die meiste Zustimmung bekommt das Vier-Augen-Prinzip. Wie gesagt, die Frage ist, ob man das Ding ganz abschafft. Da bin ich, wie gesagt, dagegen, weil es eine Möglichkeit geben muss, schnell zu reagieren, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Nazi-Scheiße auf der Liste zu sehen. Wie weit wir das angewendet haben, da kann man sich drüber streiten. Wie gesagt, ich sehe es immer noch, und so war es auch vom Anfang her eigentlich gedacht, dieses Tool als, wenn es eine Notbremse, wenn es mal brennt, und nicht etwas, wo man relativ lax einsetzt. das hat man ja auch teilweise gesehen. Gerade nutzt es eben keiner mehr, wobei in den letzten Tagen auch wieder ein paar Sachen auf der Liste war, wo ich sage, das braucht es einfach überhaupt nicht. Aber da hätte ich auch dieses Tool nicht greifen lassen. Ich weiß nicht, wie es mit anderen ist. Und ich denke, mit vier Augen, also dementsprechend zwei Leuten, kann man damit gut arbeiten, dass man sagt, okay, das da gehen wir es nicht völlig über die Stränge. Vorschlag, bis jemand sich meldet auf eine Ausschreibung, die wir noch formulieren werden bis zum nächsten Mal, werden wir das wieder einsetzen, aber wie ich schon gesagt, mit einem Vier-Augen-Prinzip, also zwei Vorstände und mehr Änderungen braucht es ja nicht. Ja, die Frage ist, ob wir das wollen, ob wir eine Ausschreibung machen möchten oder nicht. Das wäre mein Vorschlag. Also ich fände es, wenn dann sinnvoll, das so wie bei den Pressemitteilungen zu machen, da gibt es ja auch ein Vier-Augen-Prinzip. Und die Pressesprecher haben da eigentlich quasi Stimmrecht und die Vorstände, und dass es dann so ist, dass halt entweder vom Vorstand oder von den Pressesprechern einfach zwei Leute zusammenkommen müssen und das abstimmen, und egal von wo die kommen, quasi, dass wir es weiterhin machen können, aber dass auch die Moderatoren quasi unabhängig machen könnten, sobald da irgendwie zwei zusammen sind, dass einfach von beiden Dingen zusammen mindestens zwei drauf geschaut haben müssen und okay sagen. Also wie bei den Pressemitteilungen, da funktioniert das halt ganz gut. Ja, also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir diesen Antrag hier ablehnen und das auch hier machen, so wie er jetzt gerade formuliert ist. Den neuen Antrag werde ich jetzt kurz formulieren. Mit den Änderungen. Hat da jemand jetzt einen Einspruch, dass wir das dann so machen, wie wir es jetzt besprochen haben? Bei Peter weiß ich's, du wirst nicht zustimmen, hast du gerade gesagt. Ja. Sonstige Einsprüche? Oder dass wir das so nicht machen können? Dann bitte ich jetzt auf jeden Fall mal um Abstimmung für den Antrag von Kevin. Aus Kevin, genau. Okay, ich stimme dafür, habe ich ja gesagt. Dagegen. Dann trag das mal bitte ein, Peter. So, das heißt, wir haben drei Nein, ein Ja. Reicht das, um abzulehnen? Theoretisch ja, oder, Israel? Das reicht auf jeden Fall. Ich wollte noch mal eins ganz kurz klarstellen. Ja, ich teile die Intention dieses Antrages nicht, darauf bestehe ich auch nicht, dass das zu Missverständnissen wird, ich teile nicht den Text dieses Antrags, sondern nur die Intention. Ja, nicht, dass das jetzt wieder zu irgendwelchen Missverständnissen führt. Weiß jemand, wann der war? Ach, egal. So, der Ausschreibungstext müssen wir dann noch fertig machen. So wäre jetzt gerade eben der Beschluss, dass wir Moderatoren suchen für die BWMISC. Ich würde sogar in einem Antrag machen, weil das einfach auch zusammenhängt. Und das zukünftig nur noch im Vier-Augen-Prinzip auch durch Moderatoren oder Vorstände die Liste Leute gesperrt werden. Dann bitte ich jetzt um Abstimmung. Dafür. Ich bin auch dafür. Stefan auch. Und Nati auch. Peter? Ich bin auch dafür. Also für die Vier-Augen-Prinzip und die 24-Stunden-Regel mit Moderatoren. Gut. Ach, wo bin ich denn jetzt gerade? Dann haben wir das angenommen. Herzlichen Dank dafür. Jetzt dürfen wir zumindest nicht mehr diktatorisch walten. Gut. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das war Peter. Ist das aus dem Ticket? Ja. Crypto-Partys? Nee, das ist eine Erweiterung des Tickets von Nati. Wir haben ja bei der letzten Sitzung beschlossen, dass wir einen Etat von 3.000 Euro für Kryptopartys in Baden-Württemberg für 20 Kryptopartys a 150 Euro halt bereitstellen. Wenn man sich den Kalender des Landesverbandes Baden-Württemberg anschaut, werden wir bis Mitte August diese 20 Partys hinter uns haben und dann stehen noch ganz, ganz viele weitere Partys an. Ich glaube, eine Sache, die uns zurzeit massiv Publicity bringt, uns allen am Herzen liegt und für uns politisch extrem wichtig ist, aber auch menschlich extrem wichtig ist, weil wir alle dahinter stehen, sollten wir diesen Etat erhöhen. Wir haben bei der letzten Landesvorstandssitzung den Nachtragshaushalt beschlossen, um genau auf solche Eventualitäten, dass wir mehr Geld brauchen, gewappnet zu sein, haben wir einen Öffentlichkeitsetat erhöht und ich möchte gerne von diesem Öffentlichkeitsetat weitere 1.500 Euro unter den gleichen Bedingungen wie bei den ersten 3.000 Euro halt für die Unterstützung von Kryptopartys beantragen. Wortmeldung: Von diesen 3.000 beantragten 3.000 Euro für die Kryptopartys sind genau noch 3.000 Euro da. Keine einzige Gliederung, keine einzige Privatperson, also Pirat, hat bisher einen Cent beantragt. Das heißt, wir haben derzeit noch alles drin. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich nur abgerechnet werden kann, was schon stattgefunden hat. Das wird ja immer im Nachhinein gemacht. Bei Gliederungen als Zuschuss, bei Privatpersonen mit den Auslagen. Also Rückerstattung der Auslagen. Außerdem ist es nicht so, dass von allen Kryptopartys 150 Euro ankommen, sondern es wird beispielsweise die in Stuttgart haben, die LGS, da ist es natürlich wesentlich weniger. Auch die anderen werden nicht überall 150 Euro haben. Und was wollt ihr uns jetzt damit sagen? Es braucht keine Erhöhung. Bisher ist genug da. Gut, bis solche Belege bei dir sind, gehen halt auch 3 Wochen rum und von dem her kann man das jetzt im Moment nicht nachmachen. Aber es ist ja nur eine Erhöhung auf das, was maximal passiert. Und ganz ehrlich, mir sind die 4.500 Euro wert, die wir da investieren, wenn es wirklich so weit kommt, dass wir da auf jeden Fall kein Problem haben, nachträglich da irgendwie dann was zu machen. Deswegen würde ich hier in dem Fall einfach die 4.500 Euro zustimmen. Das ist meine Meinung. Dann sind 1.500 Euro geblockt. Das muss man auch dazu sagen, können nicht anderweitig ausgegeben werden. Wenn wir das im Nachhinein noch weiterhin erhöhen, nachdem wir sehen, hey, das geht so langsam an die Grenze ran und das geht ganz schnell per Umlauf, dann können wir das weiterhin machen. Das geht auch ganz schnell dann über die BW-MISC, dass wir es erhöht haben, dass man weiterhin Einsätze reinholen kann. Aber würde jetzt nicht, weil immer noch 3.000 Euro da sind, auf einmal auf 4.500, also um 50% das erhöhen, nur weil wir eventuell irgendwann mal das haben, sondern ich möchte, wenn, dann kurz davor stehen und sagen, okay, wir müssen jetzt erhöhen, aber nicht im Vornherein. Das ist Blödsinn. Okay, diese Informationen, die du uns gerade gegeben hast, hatte ich nicht, um hier keine weitere Zeit zu verschwenden, weil ich kann den Antrag jederzeit ohne Probleme neu stellen, ziehe ich den jetzt erst einmal zurück, weil wenn wir doch 3.000 Euro haben, haben wir 3.000 Euro, dann gibt es da keinen Geldmangel. Mir ging es darum, dass wir diese großartigen Aktionen finanziell unterstützen. Und wenn wir die weiterhin finanziell unterstützen können, ziehe ich ihn zurück. Der Les möchte was sagen. Ja, ich finde das jetzt sehr interessant. Es haben schon etliche Krypto-Partys stattgefunden. Es ist bestimmt auch schon Geld beantragt worden beim Landesvorstand. Wo sind wir denn da, Nati? Du sagst, du kannst jetzt überhaupt nichts sagen. Es ist noch überhaupt null Geld geflossen. Dass kein Geld geflossen ist, das ist mir auch klar. Aber welches Geld ist zugesagt? Wie viele Krypto-Partys gab's? In welcher Höhe war das Geld? Ich werde lediglich das berechnen, mein lieber Laser, das auch bei uns in der LGS reingekommen ist als Beleg. Wenn oder als Kopie eines Beleges, was, wenn es Gliederungen sind. So nicht. Als Schatzmeister bist du auch dazu verantwortlich, eine Abschätzung abzugeben. Und du weißt genau, dass jetzt zum Beispiel Ulm hat zwei Reisekosten Abrechnungen eingereicht und das wird Ulm wird nicht die werden nicht die einzigen gewesen sein, die das gemacht haben. Du musst das auch abschätzen können. Das ist auch nicht nur Schatzmeister, sondern auch Schätzmeister. Ich sage es noch einmal, ich werde lediglich das berechnen, was auch geflossen ist, beziehungsweise das, was auch ich als Beleg habe. Ich kann hier nicht schätzen, wie viel kommen wird, weil dann geht es nicht. Sonst müsste ich jederzeit viele tausende Euro wirklich blocken und dann hätten wir am Ende des Jahres einen riesigen Überschuss und der Wahlkampf müsste jetzt sofort beendet werden, weil es könnten noch weitere Kosten auf uns zukommen. Dann kann ich das natürlich auch so schätzen. So funktioniert das einfach nicht. Das kann so nicht funktionieren. Deshalb habe ich auch von Anfang an gesagt, innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsstellung werden die Belege an uns weitergegeben, ans Land eingeholt bzw. halt weitergegeben, sodass wir definitiv dann sagen können, nach spätestens 4 Wochen, nachdem die Krypto-Party war, ja, so viel hat die Krypto-Party gekostet, wenn ein Zuschuss beantragt wird. Es muss kein Zuschuss beantragt werden, es ist nur eine Möglichkeit und derzeit ist ein einziger Cent geflossen, noch ist ein einziger Beleg mit irgendeinem Cent eingegangen, somit sind 3.000 Euro weiterhin zur Verfügung und ja. Gut, nachdem jetzt Peter ja auch den Antrag, wenn ich es richtig verstanden habe, zurückgezogen hat, ist das Thema hier soweit durch. Wir wissen aber ganz genau, dass einige Leute hier im Vorstand auch für 4.500 Euro sind. Wenn wir die Kohle also brauchen, dann werden wir das ja wahrscheinlich aus irgendeinem anderen Haushalt das Ding genehmigen können. Von dem her würde ich den Punkt jetzt hier schließen. Also ich sehe da jetzt nicht so die Angst. Stopp. Ich möchte hier nochmal klarstellen, das heißt nicht, dass ich nicht dafür bin, das zu erhöhen. Ich bin dafür, aber ich bin dagegen, es jetzt zu erhöhen, wo noch die gesamte Summe da ist. Und das heißt, hast du genau so gesagt vor 5 Minuten? Genau, weil so wie du es gerade wiedergegeben hast, hat sich's anders angehört. Ich wollte es nur mal klarstellen. Nö, hab das genau so gesagt. Im Moment sind wir bei den 3000 Euro und wir sind aber auch bereit, vom Vorstand das noch zu erhöhen. Und von dem her werden wir das machen, wenn es soweit nötig ist, über den Umlauf. Gut. Ich sehe, wir haben jetzt eigentlich nur noch interne Sachen und unten ein paar Infos. Gibt es sonst noch Anträge von Piraten, die heute nicht zu Wort gekommen sind? Ich habe noch was hören, aber das können wir nachher unter uns geschwind regeln, wenn du geschwind Zeit hast nach der Sitzung. Ja, das können wir dann machen, das ist gut. Wie ihr seht, gibt es einige interne Sachen. Dazu würde ich jetzt beantragen, dass wir nachher in die interne Sitzung gehen. Dafür ist da jemand dagegen? Ich glaube, das von der Häkelkon ist noch öffentlich, oder? Das ist auf jeden Fall noch öffentlich. Ich suche gerade. Als Unterschied über Sonstiges, Zeile 875. Ah, okay. Gut, das habe ich übersehen, macht aber nichts. Deswegen sind wir ja hier. Dann, Peter, du hast das Wort. Ja, ich beantrage, wie es auch im Pad steht, einen Reisekostenetat zur Häkelkon, zur Quercon von maximal 400 Euro, um Leuten, die dorthin fahren wollen, diese Einfahrt zu ermöglichen, besonders Referenten. Die Häkelkon, Quercon ist ein Doppelkongress, der am 17. und 18. August in Dresden stattfindet. Es werden dort an 2 Tagen in 6 Räumlichkeiten 50 Referenten zu diversesten inhaltlichen politischen Themen diskutieren. Das ist eine Sache, die von der Presse und auch von unseren politischen Konkurrenten zurzeit schon aufgegriffen wird. Alleine ich, muss ich das einfach vorstellen, ja, ich einer der Organisatoren dieser Quercon, der Quercon bin, habe zusammen mit Alestrix, die Organisatorin der Häkelkon ist, schon 7 Interviewanfragen bei der Häkelkon, Quercon für uns beide als Personen von Medien wie der FAZ, RTL, dem Radio Berlin Brandenburg und so weiter. Das ist eine riesige Sache, die auch vom Bundesvorstand zu einem unserer zentralen Wahlkampf-Events auserkoren worden ist. Der Bundesvorstand unterstützt das mit 810 Euro. Und ich möchte gerne, dass wir als Landesverband Baden-Württemberg eine maximal 400 Euro für Menschen, die dorthin fahren wollen, zur Verfügung stellen als Fahrtkostenunterstützung. Wir haben bei der Piratinnen-Con eine maximale Fahrtkostenunterstützung von 800 Euro zur Verfügung gestellt und hierbei wäre es halt die Hälfte, obwohl das Programm, der Inhalt und so weiter deutlich größer liegt, aber wir haben Bundestagswahlkampf und da haben wir auch andere Prioritäten. Und Nähleser, es sind ziemlich viele Leute, die da sind. Es ist auch so, dass aus Baden-Württemberg gesponsert durch einzelne Mitglieder einen Kleinbus dorthin fährt und nur, dass halt da keiner abgehalten wird, dorthin zu fahren und sich dran zu beteiligen. Wortmeldung, wie ich schon nach der Piratinkon gesagt habe, beziehungsweise kurz davor hatten wir auch über die Piratinkon gesprochen. Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir keinerlei, also so zumindest mein letzter Stand, also kann natürlich sein, dass ich irgendwas verpasst habe, dass wir keinerlei inhaltlichen, politisch-inhaltlichen Cons mehr unterstützen, egal für was, aus dem einfachen Grunde, dass sobald wir einen unterstützen möchten, die anderen auch was, und die sind genauso berechtigt wie alle anderen auch. Und zum Zweiten, wie ich danach gesagt habe, ich werde keinerlei Cons mehr, also wirklich nicht mehr, keine mehr, und sei es auch nur Fahrtkosten mehr finanzieren, aus dem einfachen Grunde. Wir haben von der Piratinkon 2 Monate nach der Beauftragung, nach der Veranstaltung erst unsere Bericht bekommen und das auch nur nach 10.000-maligen Bitten. Ich werde das nicht nochmal mitmachen, das hat sich für mich erledigt, den Fall. Von mir ein klares Nein. Da möchte ich kurz was dazu sagen. Wenn ich deinen Argumentationen folge, heißt das, jedes Treffen, jedes Verwaltungstreffen, jedes Schatzmeistertreffen, jedes Pressetreffen muss in Zukunft sofort ein Bericht erfolgen. Kann man das jetzt so auffassen oder nein? Ich sage es nochmal, inhaltlich politische Debatt-Cons werde nicht mehr, also das war meine Aussage, inhaltlich politischen Sachen. Die verwaltungstechnischen Sachen sind sinnvoll aus dem einfachen Grunde, dass wir sehr schnell agieren weil wir uns vernetzen müssen im Bund. Aber das ist inhaltlich politisch. Und das sehe ich einfach nicht gegeben, dass wir da weiterhin finanzieren aufgrund der Erfahrung der Piratencon. Und weil wir uns eigentlich darauf geeinigt haben, dass wir da nichts mehr finanzieren. Zumindest das ist mein letzter Stand. Wenn ihr einen anderen habt, dann bitte sagt's. Aber das ist mein letzter Stand. Möchte ich noch was dazu sagen? Ich denke mal, die Häkelcon ist genauso auch die Piratencon, wird, denke ich mal, schon von einem Großteil der Piraten mitgetragen. Ich werde auch damit Ja stimmen und ich verlange von keinem, dass er sich sofort hinsetzt und irgendwelche Berichte schreibt. Wir sind ja nicht bei der FDJ. Also ich sage jetzt mal so, das Problem ist, bei dieser Piratencon-Aktion waren diese Berichte ja eigentlich nur mehr oder weniger das Standbein, dass wir die überhaupt dahin schicken können, dass wir einen Bericht zumindest kriegen. Das sehe ich in dem Fall hier nicht. In dem Fall ist eine reine Unterstützung, wenn ich das sogar richtig sehe, vom Antrag für alle Fahrer, nicht mal nur aus Baden-Württemberg. Das ist die Frage, inwieweit man das noch konkretisieren muss oder nicht. Von dem her, ja, würde es mich auch interessieren, wie es da von der Unterstützung ist, wer da beantragsberechtigt wäre. Ah, steht dort, Piraten des LVBW. Okay, das ich habe die Begründung gelesen, da war ich ein bisschen irritiert gewesen, weil es da um finanzielle Unterstützung dann also bitte geht. Die Frage ist, wer beschließt, wer das kriegt? Ist das wieder der Vorstand? Wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwie beschließen würden, wir geben 400 Euro an die Häkelcon, hätte ich weniger ein Problem damit, als jetzt wieder irgendwelche Fahrtkosten bei irgendjemand, wo man irgendeine Gegenleistung wieder will. Das ist einfach mein Problem, das ich damit habe. Was machen wir, wenn die Nuklearia-Con stattfindet? Geben wir denen auch 400 Euro? Nö, weil das weit weg von meinem themischen, von politischen Überzeugungen ist, die ich in der Piratenpartei sehe, wo ich nicht hinterstehe kann. Während die Häkelcon, Quercon insoweit sogar in meinen Augen vertretbar ist. Aber das ist die eigene Meinung von jedem. Stopp. Ich dachte eigentlich, der Vorstand, zumindest war das bisher mein Eindruck, dass wir relativ neutral, was die politischen Themen sind und nicht eigene politische Themen setzen. Peter ist da in der Doppelfunktion aus dem einfachen Grund, er ist Mitorganisator, das ist auch kein Problem. Aber als Vorstand sehe ich uns hier wirklich als neutral gegeben und wenn dann irgendjemand aus der Piratenpartei eine Con macht, so ist zumindest mein Eindruck, dann müssen wir auch den anderen Geld geben und nicht einfach sagen, das ist okay, das ist okay, das ist okay, weil das ist genau die politische Meinungsbildung innerhalb der Partei, die wir dann finanziell unterstützen und das sehe ich nicht hier gegeben. Also da werde ich ganz klar sagen, nein. Ich sehe es aus einem ähnlichen Grund auch etwas schwierig, weil einfach der Vorstand nicht die politischen Beschlüsse und Interpretationen, Auslegungen dessen beschließen sollte. Ja, Peter? Also es finden bis zum 24. August noch genau 2 Cons statt. Einmal die Orbicon, die ist auch am 17. und 18. August. Die wird vom Bundesvorstand getragen, habe ich keinerlei Probleme mit. Wenn Menschen dahin fahren wollen, einen Reisekostenantrag stellen, den zu behandeln. Und es gibt eine Datenschutzkon in Bayern, die wird auch vom Bundesvorstand unterstützt. Die ist am 24. August, allerdings nur eintägig, weil die Bayern da organisatorische Probleme haben, die zweitägig zu machen. Wenn da jemand hinfahren möchte, habe ich auch keinerlei Probleme, das materiell zu unterstützen. Und wenn der Landesverband Bayern auf uns zukommen würde und sagen würde, ich hätte gerne für meine Datenschutz-Netzpolitik-Con eine Unterstützung des Landesverbandes Baden-Württemberg in finanzieller Form von 100, 200, 300, 400, 500, 600 Euro, würde ich auch gerne darüber diskutieren. Und ich würde das auch auf jeden Fall, da sich diese beiden Cons mit der Beschlusslage der Piratenpartei decken, jederzeit unterstützen. Eine Nuklearia-Con kann ich nicht unterstützen, weil die mit der Beschlusslage der Piratenpartei in keiner Weise gedeckt ist. Ja, das ist ein massiver Unterschied. Es ist auch ziemlich polemisch, die Häkelcon mit einer Nuklearia-Con und die Queercon mit einer Nuklearia-Con in Verbindung zu bringen, weil diese beiden Veranstaltungen sind Veranstaltungen der Piratenpartei, die unser Wahlprogramm noch einmal in die breite Masse der Bevölkerung bringen sollen. Ja? Und das wird die Nuklearia-Con oder irgendeine Veranstaltung der Nuklearia AG in keiner Weise. Danke. Das heißt also, du möchtest, dass wir alle Cons, wenn ein Antrag da reinkommt, finanziell unterstützen, sobald es im Wahlprogramm in irgendeiner Art und Weise gedeckt ist. Habe ich das richtig verstanden, Peter? Ich habe nicht gesagt, dass ich sie unterstützen würde oder dass wir das müssen, sondern ich habe gesagt, dass ich darüber diskutieren will, so wie wir das jetzt hier auch tun. Ja, im Übrigen, nur um das mal klarzustellen, diese Häkelcon und die Queercon wird mit Ausnahme von 810 Euro, die die Piratenpartei Sachsen, einer der kleinsten Landesverbände dieser, die der Bundesvorstand bisher reingesteckt hat, zu 90% von Spenden getragen. Von den 4.000 Euro, die diese Veranstaltung kosten wird, sind bisher 2.500 Euro über Spenden getragen. Ja? Auch Die Leute, die aus Baden-Württemberg dorthin fahren, fahren zum größten Teil über gespendete Gelder dorthin. Es geht nur darum, dass wir einen Etat beschließen, der im Zweifelsfall, wenn irgendjemand da nicht hin kann, wenn irgendjemand mit den Autos, die da jetzt hinfahren, nicht fahren kann, dass wir das dann ermöglichen, und zwar einer von den Referenten. Stopp, warte mal, das heißt, du möchtest, was ist das mit Referenten? Was meinst du mit Referenten? Es gibt, weil das ein Inklusionskongress ist und es darum geht, Menschen Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu ermöglichen, werden alle Referenten, soweit sie das möchten, ihre Fahrtkosten erstattet bekommen. Und es geht darum, dass die Leute, die aus Baden-Württemberg dort referieren, das sind 5 Leute, von denen bisher noch keiner einen Antrag gestellt hat, aber vielleicht einen stellen möchte, den unter Umständen dann auch stellen können. Es geht nicht darum, dass das exklusiv für diese Leute ist, aber dass Lama zum Beispiel, der dort einen Vortrag hält, unter Umständen einen Reisekostenzuschuss beantragen kann. Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn wir die Leute einzeln, die beantragen, einfach lassen, wenn sie das brauchen, und die dann irgendwie erkenntlich machen, warum wir sie beauftragen sollten, und wir das dann halt so machen im Zweifelsfall? Also, ehrlich gesagt, wird's nicht mit mir geben. Kein Geld. Wir sind nicht dafür zuständig. Dann tut mir das irgendwo herleiten aus der Satzung oder sonst wer, aber nicht dafür. Sören als Versammlungsleiter darf auch entscheiden, ob man die Wortmeldung zulassen oder nicht. Ja, sie wird mal gerade schon ein bisschen penetrant. Ich wollte warten, bis wir uns ausdiskutiert haben. Wenn ich jetzt gerade hier eine Lücke sehe, würde ich jetzt das Wort am Laser kurz erteilen, und ich bitte wirklich kurz. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Hier werden persönliche Vorlieben festgestellt, welche Con man zulässt. Es wird gesagt, eine Con von den Nuklearia wird nicht zugelassen, weil sie dem Programm widerspricht. Das ist leider nicht wahr, weil die Nuklearia, unser Programm sagt nur, wir wollen keine Energiegewinnung aus Kernspaltung. Dem widerspricht die Nuklearia überhaupt nicht. So wenig ich sie mag, aber sorry, ihr legt hier jetzt gerade persönliche Vorlieben fest. Das geht nicht. Gut, also es war kein wirklicher Beitrag, sondern es war einfach nur eine Beschwerde über unseren Diskussionsstil. Danke dafür. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung von Richard, die gebe ich auch noch kurz statt. Dann werden wir aber, denke ich mal, zum Beschluss kommen. Ja, also dankeschön. Ich habe ja vor, was soll ich Ihnen, ich weiß nicht mehr, mal gefragt, ob denn der LV Baden-Württemberg noch was von der Wahl beitragen will. Da hieß es ja, wenn jemand machen will, dann soll er. Also ich bin schon dafür, dass ich möchte euch schon bitten, da dem Antrag zu entsprechen, weil diese Con nun wirklich auch was Größeres ist und auch für den Wahlkampf für uns, finde ich, wichtig ist. Genauso mit dem gleichen Tag stattfinden in Frankfurt die Euvicon. Ich denke, wir sollten jetzt hier nicht an ein paar Mäusen rumknabbern. Die Con wird positive Presse für uns bringen, und die positive Presse wird sich dann, wenn sie überregional ist, auch für uns auswirken, hoffentlich positiv. Ohne Leid, das finde ich schon ein Grund, zu unterstützen. Dankeschön. Gut, ich nach Lasers Kontrabeitrag und Richards Pro-Kontrag hört man Beitrag. Sieht man das auch in unserer Partei, die Meinung darüber unterschiedlich auseinandergehen. Jetzt hat sich der Nati nochmal zu Wort gemeldet, und hören wir den nochmal. Ich hätte einen Kompromissvorschlag. Ich würde vorschlagen, dass wir dem Landesverband Sachsen 500 Euro Zuschuss gewähren, also beziehungsweise zukommen lassen. Und er kann damit machen, was er möchte. Nur ich möchte ehrlich gesagt nicht entscheiden, was in welchem Landesverband finanziert werden darf und was nicht, welche Con. Wenn bei uns beispielsweise eine Con vom Jahr aus stattfindet, dann kann man drüber reden, ob wir die dann noch finanziell unterstützen, aufgrund der Gegebenheit, dass sie bei uns stattfindet. Das ist, das wird die Liquid Feedback oder Liquid Democracy Con in Heidelberg irgendwann in diesem Jahr noch sein. Aber grundsätzlich sehe ich es so, dass wir sonst nicht dafür zuständig sind, auch bei der politischen, inhaltlichen Sachen überhaupt nicht. Deshalb würde ich vorschlagen, als Kompromissvorschlag, weil ich weiß, dass es euch sehr am Herzen liegt, das Thema. Mir ist das Thema natürlich auch nicht egal, dass wir dem Landesverband Sachsen hier 500 Euro als Zuschuss gewähren und er damit natürlich machen kann, was er möchte. Würde der dann irgendwie unsere Referenten da hochkarren mit Reisekosten? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist dem Landesverband Sachsen. das ist besser an die. Also ganz ehrlich, ich finde den Antrag noch blöder. Also ganz ehrlich, weil jetzt einfach so im Landesverband Geld geben und die können mitmachen, was sie wollen. Das ist zwar nett gemeint, aber vom Prinzip ist es einfach nur unsere Entscheidung, auf denen ihre Ebene zu verlagern und hoffen, dass die das dann besser handhaben können wie wir. Ich möchte jetzt auch noch kurz was zum Antrag sagen. Ich selber habe vorhin schon mal ganz kurz was dafür gesagt, aber ich habe mich jetzt ein bisschen besonnen, auch zur Piratin-Con, wie es da war. Und ich war damals schon dagegen und ich sehe gerade, wie die Diskussion hier intern auch mit Zuhörern schon wieder eskaliert, weil einfach es auf Themen bezogen ist, soweit ich dieses Thema gut finde und da sofort eigentlich dafür bin, dieses Ding zu unterstützen, werde ich mich auf jeden Fall im Moment, vielleicht entscheide ich mich auch nochmal auf Nein, aber ich werde auf jeden Fall mich enthalten, weil ich diesem Antrag zwar eigentlich zustimmen möchte, aber aufgrund der Unpolitischheit mich enthalten werde, weil ich keine inhaltliche Abstimmung hier möchte. Okay, ich sag jetzt auch nochmal was. Laser hat recht. Und zwar voll und ganz. Und darum ziehe ich den Antrag zurück. Weil ich würde mich mit diesem Antrag in die Situation bringen, auch Dingen, die ich politisch nicht betrage, zustimmen zu müssen. Und dann sage ich lieber, ich stimme in Zukunft keinem einzigen Fahrtkostenantrag zu irgendeiner Con mehr zu und kann das dann auch begründen, als dass ich hier jetzt einen Kampf führe, wo politische Meinungen entscheidend sind. Und Vorstand ist Verwaltungsgremium, wir sollen Gelder verwalten, wir sollen Dinge verwalten, wir diskutieren jetzt gerade politische Dinge, das ist auch politisch. Das ist falsch, es ist grundlegend falsch, dass wir etwas politisch bewerten. Und darum ziehe ich diesen Antrag zurück. Tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe, aber Laser hat im Endeffekt wirklich recht, auch wenn ich seine Intention nicht teile. Wir machen hier etwas, was unserem politischen, ich zumindest, mit diesem Antrag, was meinen politischen Vorstellungen entspricht, zum Thema in einem Vorstand, was nicht sein muss. Ja, so ähnlich war auch meine Worte. Der Antrag ist jetzt hiermit zurückgezogen, sehe ich das richtig? Ja. Gut. Ja. Also jemand übernimmt ihn halt, aber ja. Ich möchte ihn übernehmen. Gut. Mit gleichem Wortlaut. Schön. Dann ist die Frage, ob jetzt noch Diskussion ist oder ob man direkt zur Abstimmung kommen. Wenn jemand noch diskutieren möchte, dann soll er sich bitte jetzt melden. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte jeden Einzelnen, sich zur Abstimmung zu diesem Antrag zu äußern. Und S3 hat das schon gemacht, Fußball wäre noch in der Reihe und Nati, Peter und ich. Nati fehlt noch. Ja, wenn ich es richtig sehe, ist das keine Mehrheit, sondern eine Ja, eine Nein und viele Enthaltungen. Ist das richtig? Nee, zwei Nein. Eine Ja, zwei Nein, also ist nix. Also sogar abgelehnt. Das zweite Nein habe ich nicht gesehen. Gut. Dann möchte ich mich trotzdem für die Intention dieses Antrags bedanken. Ja, ich finde es an sich nicht schlecht. Gibt es an sich noch weitere Positionen zum Abstimmen? Sonst kommen wir zu Sonstiges. Ich höre nicht den restlichen Piraten. Von dem her kann ich einfach kurz zu dem Start hier was erzählen, weil die ersten Punkte sind meine. Schade, dass Cyberfor nicht mehr da ist. Wir wollten eigentlich ein Vorstandsportal machen. Dazu wollte ich einfach einen Status hören, wie es weitergeht. Cyberfor kommt gerade nicht dazu. Es ist so, dass wir aber was tun müssen. Meine Überlegung ist, ein Redmine zu testen und zumindest damit die Anträge verwaltbar zu machen und auch nachvollziehbar zu machen und auch Endzeiten zu sehen, ob wir irgendwelche Restantenlisten haben, irgendwelche Punkte, die noch nicht abgeschlossen sind. Inwieweit es funktioniert, weiß ich nicht. Ich werde, so wie es aussieht, eine Testinstanz installieren und mal gucken, ob ich da irgendwas mitmachen kann. Höchstens hier gibt es jetzt ein Aufschrei und jeder sagt, Redmine, lass das. Aber es ist eine Möglichkeit, zumindest mal zu probieren, ob wir damit arbeiten können. Denn Cyberfor, mit dem habe ich darüber gesprochen, der sagt, er wird mich unterstützen. Er sagt eigentlich auch, er braucht nur noch einen Nachmittag zum Programmieren, aber den findet er nicht. Und ich bin der Meinung, er wird es bis zum Ende des Wahlkampfs auch nicht finden, weil er einfach viel unter Stress ist. Und dazu braucht man Zeit. Und ich glaube auch nicht, wer Programmierer kennt, dass in einem halben Tag sowas gegessen ist. Keine Diskussion dazu. Dann werdet ihr einfach mal eine Testinstanz machen und euch überraschen, was das dann wird. Mach. Dokumentation, Beschlüsse. Man sieht, dass wir derzeit ein Problem haben, dass unsere Beschlüsse nicht wirklich dokumentiert sind. Das ist eigentlich der gleiche Punkt wie oben mit dem Redmine. Mir tut es auch leid, dass ich das Wiki nicht wirklich pflege. Es ist unheimlich umständlich. Wir müssen da irgendeinen Weg finden, das zu automatisieren. Ich werde mich umschauen. Ich hoffe, dass ich nach den Sommerferien allerspätestens, wenn der Qualkampf rum ist, weil wie gesagt, jetzt haben wir so viele Monate verschleppt, spätestens da danach mal mich 2-3 Wochen hinhocke, vielleicht auch mit Martin, dass wir dann einfach alles nacharbeiten und auch aufarbeiten können. Ja. Gut. Pressekonzeption habe ich einfach mal reingeschrieben, weil ich gern mal wissen wollte, wie da der Status ist. Du wolltest da, glaube ich, ein Konzept vorlegen heute? Wollte ich eigentlich machen. Mache ich euch entweder heute oder morgen per E-Mail nochmal rumschicken. Das beinhaltet auch die Ausschreibung eines oder mehrere Pressesprecher. Dass ihr nochmal kurz drüber schaut und dann können wir das auch meinetwegen gerne abstimmen und ich kann das veröffentlichen. Kannst du da auch mal erklären, wie das mit den derzeitigen Pressesprechern ist, also deinem Kollegen, ob der noch will oder wie, weil der ist ja sehr inaktiv, dass wir das einfach auch geklärt haben? Das war eigentlich der Leser gewesen und vielleicht kann sich der Leser da mal zu selber äußern. Es geht, glaube ich, vor allem um Adrian Friese, der ja, halt auch noch offiziell Pressesprecher ist. Also, wo ich jetzt ein paar mit ihm irgendwie gelesen habe, ich glaube, er will nicht mehr Pressesprecher sein, also ich hätte jetzt kein Problem, ihn abzuberufen. Ich würde halt quasi den Job von ihm einfach neu vergeben und er war halt vor allem Pressebeauftragter, also nicht Pressesprecher, weil Pressesprecherzeug bekommen wir gerade eigentlich relativ gut hin. Sagen wir, von ich haben jetzt irgendwie die Presseanfragen immer relativ zügig beantwortet und wollten eigentlich jemand, der halt hinter der Orga noch Presse, der ist, also ein Pressebeauftragter, der dann auch freigibt und sowas mit, vor allem organisiert, dass Pressemitteilungen geschrieben werden, denke ich. Ja, das ist eigentlich in der Ausschreibung schon mit drin enthalten. Da können wir jetzt das Pressesprecher nennen oder Pressebeauftragter, denn das ist eigentlich gehupst wie gedupst dann. Obwohl von Adrian, gut, kann ich nicht beurteilen. Das letzte Mal, was ich mit ihm zu tun hatte, war, glaube ich, bei der Kreisverbandsgründung Kalf oder so, das letzte Mal gesehen und bei den Vorbereitungen dazu. Also von meiner Seite aus, ich habe. Wir sind zwar noch im Sonstigen, aber achso, warst du gerade gefragt, Laser? Nicht böse gemeint? Ja. Okay, dann habe ich es verpennt. Entschuldigung. Von meiner Seite aus, ich habe diese Beauftragung Pressesprecher schon lang zurückgegeben. Ich kann es auch derzeit nicht machen. Ich helfe der SG Presse Bavü, wenn ich kann. Aber im Augenblick ist es so gut wie gar nicht drin. Okay, danke. So, dann kommt da in 2 Tagen was von dir. Wir sind im gleichen Thema. Pressemailingliste. Thiersalis ist seit heute kein Admin mehr. Das habe ich mit ihm geklärt. Dafür bin ich da gerade drin. Zumindest für den Moment. Zusätzlich ist auch noch drin der Lama und noch irgendjemand, habe ich vergessen. Ich würde sagen, da gehört eigentlich unser Pressezuständiger rein, der das adminmäßig macht und die Moderation. Siehst du das genauso? Also das haben wir doch schon mal besprochen gehabt, dass wir da Fußball eintragen und dann halt noch irgendwie die Vorstand-Ad und die dann in das Passwort Wiki, Passwort UTS-Ding reinkommt. Das sagt halt wahrscheinlich du bei dem Passwort ist drin und das Ding funktioniert. Ja. Wie gesagt, mir ist der Beschluss nicht mehr bekannt, deswegen sage ich ja, wir brauchen eine Beschlussverfolgung, dass man das einfach auch sehen kann, ob das erledigt ist. Wie gesagt, im vorigen Punkt erwähnt. Ganz okay, dann tragen wir da Fußfall ein. Das kann er selber machen und gut. Hat, glaube ich, einfach nur bei der Bundesseite oder halt in unserem Admin-Ding niemand umgetragen. Dann hast du den Job. Ich glaube, den Beschluss hatten wir mal vor 4 Wochen schon gefasst gehabt. Ich hatte mich auch kurz mit dem Lama desbezüglich mal unterhalten gehabt. Aber bis heute, wie gesagt, kein Zugang dazu. Der Zugang steht an dem Passwort bei uns im Pad drin. Im OTS, also OTS, FAQ, Passworter. Ja, und da habe ich mich heute eingetragen und von dem her und den Test alles rausgeschmissen und von dem her passt das. Also eigentlich musst du auch nicht viel machen, das kommt meistens nur einmal im Monat irgendwie Spam, dann musst du halt sagen, nö, der kommt nicht auf die Liste. Also wenn er Thysalis was schreibt, dann wieder. Genau dann. So, wir kommen zu OpenShip 2013. Genau, ich wollte nur kurz was dazu erzählen. An der OpenShip 2013 beteiligen sich, wenn ich das jetzt zurzeit richtig überblicke, das haben sich noch nicht alle eingetragen, einige Kreisverbände sind noch in der Diskussion, 15 von 31 Direktkandidaten und ein Wahlkreis, in dem wir keinen Direktkandidaten haben, ist der 200-Albkreis. Da werde ich das Wahlprogramm vorstellen. Das läuft ganz gut an und mir geht es nur darum, dass wir nochmal auch in dem Newsletter darüber berichten, dass es halt wichtig ist und auch auf der BWMISC nochmal drüber schreiben. Nur halt ein kurzer Zwischenstand, wie da die Vorbereitungen sind. Gut, dankeschön. Bereinigung der HP der Piratenpartei BW. Wut? Ich auch. Ich bin heute darauf angesprochen worden, dass auf der Homepage Stefan zum Beispiel noch als Pressesprecher, als Presseverantwortlicher geführt wird und dass andere Leute, die schon längst nichts mehr machen für diesen Landesverband, dort noch aufgeführt sind, dass wir das halt bereinigen oder halt absprechen, dass es bereinigt wird. Das liegt da ausnahmsweise nicht an der Website, sondern das tatsächlich, die sind halt noch beauftragt. Also. Ja. Genau, deswegen habe ich sie heute auch angesprochen mit der Presse, dass man da einfach die Dinge rausnimmt. Ansonsten muss ich sagen, dass mein Presseteam stimmt, der Rest, wo auf der Homepage steht, ist soweit noch beauftragt. Also ich sehe da jetzt keine größeren Fehler. Es geht nicht um Fehler, es hat nur halt, um das zu konkretisieren, es hat halt Irritationen ausgelöst, dass so viele Leute, die inaktiv sind, nichts machen oder in dem Bereich nicht auffallen, dort auftauchen. Darum habe ich das jetzt angesprochen. Ja, gut, aber wie gesagt, haben wir ja geklärt. Mitteilung von Peter? Genau, Mitteilung von mir, die werde ich jetzt gleich im internen Teil machen, weil sie nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ich wollte es nur da vermerken, damit ich es nicht vergesse. Gut, wie sieht es mit dieser Klausur aus? Da haben wir ja Termine geplant gehabt. Ist das auch intern? Nö, ist eigentlich offiziell, oder? Das ist offiziell, nur dass halt alle Leute wissen, dass der Termin, der jetzt von allen akzeptiert, von den meisten akzeptiert worden ist und auch von Leuten, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, Sonntag, der 11. August ist, dass wir dort eine Landesvorstandsklausur machen. Da ich ja wahrscheinlich auch einen Tag davor plakatieren werde und wir halt hier gerade zum nicht ganz im städtischen Bereich nicht so viele Helfer haben, wäre es nicht schlecht, wenn man es etwas später wahrscheinlich anfangen lässt, weil ab 0 Uhr bin ich halt mal ein paar Stunden am Plakatieren und dann wahrscheinlich danach auch ziemlich fertig erstmal. Wann beginnt die? Uhrzeit war 12 Uhr, war die, die wir, wo die meisten Leute für waren. Vor 12 Uhr wollte eigentlich keiner. Na gut, super, weil dann hab da inzwischen Zeit schon einen anderen Termin, dann passt das. Dann habe ich mir den gleich eingetragen. Gut, es gab 2 Umlaufbeschlüsse, Bestellung von Großplakaten für 7.500 €, da waren wir dafür, 29 € für Versand von Mitgliedsausweisen. Ups, waren nur 29 €. Die werden demnächst rausgehen, und zwar dieses Wochenende werde ich die eintüten, so ist der Plan. Ja. Dann würde ich jetzt, wenn nichts, keine weiteren Punkte sind, da hoffe ich jetzt, dass sich noch jemand meldet oder auch nicht meldet. Einen Moment noch. Wir müssen noch jemanden für das Schatzmeister-Team beauftragen. Personenbezogene Daten besprechen wir intern. Aber sowieso öffentlich, weil es auf der Liste gemacht wird, somit können wir es auch schnell hier machen. Es wird ja eh veröffentlicht, also keine weiteren Datenname wird veröffentlicht. Oder sieht jemand ein Problem? Nö. Ich gerade nicht. Jemand anders? Wenn es keine konkurrierende Ausschreibung ist, wo man dann irgendwie sagen können, nö, der ist besser als der, sehe ich auch kein Problem. Ist es ja nicht. Gut, dann machen wir es schnell hier. Ich beantrage David Münzing, den Kreisstaatsmeister aus Stuttgart, ins Staatsmeisterteam aufzunehmen und somit auch für dieses Team zu beauftragen. Gibt's Fragen? Nö, das schreibst du jetzt alles nochmal schön da rein, dann können wir abstimmen. Einen Moment. Na, wo habt ihr es denn da? Sebastian tut ja schon schön schreiben. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung, wenn jemand das dagegen hat. David Münzing ist Kreisschatzmeister aus Stuttgart und er soll jetzt zukünftig das Schatzmeister-Team unterstützen. Dafür. Dafür? Bin ich auch dafür. Dann haben wir noch Stefan Täge, der fehlt. Ja, dafür. Gut, somit ist das einstimmig dafür und er ist beauftragt, Tim. Irwin, eine Bitte, tu das dann bitte ergänzen auf der Webseite, wenn möglich. Nein, das machen wir nicht so. Hast du ihn schon gefragt, ob er auf die Homepage drauf darf? Gut, dann kann das Kevin machen. Gut. Ich habe dran gedacht. Wir müssen das in Zwischenzeit machen. Gut. Müssen nicht, sollen. Ja. Ist egal. Intern müssen. Gut. Gibt es sonst noch Punkte? Irgendjemand noch beauftragen, spontan? Ich beauftrage Sören, mir ein Wasser zu holen. Oh, ich schwitze gerade so viel, ich kann da einen Becher abzapfen. Nee, gut. Ich lass das mal. So, sonst noch weitere Anträge jetzt hier für die öffentliche Sitzung? Nee, nur noch mal Frage an dich noch, bevor ich ins interne kostet. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, genau. Gut, dann schließe ich jetzt hiermit um 21.15 Uhr. Ja, Moment, habe ich jetzt schon vorhin beschlossen, dass wir im interne machen. Sonst würde ich jetzt noch bitte kurz darum bitten, dass wir beschließen, jetzt eine interne Sitzung zu machen. Genau. Ich bin auch dafür. Ja, dafür müssen wir eigentlich nicht beschließen. Doch, müssen wir beschließen laut unserer Satzung. Lies die mal. Ich bin auch dafür. Dafür. Gut, dann schließe ich jetzt und trotzdem um 21.15 Uhr die offizielle Sitzung. Bedanke mich bei allen. Wir werden jetzt in die interne gehen und viele kleine Dinge noch beschließen. Es sind hauptsächlich personenbezogene Daten und von dem her dauert das etwas. Ich wünsche euch noch trotzdem einen schönen Abend hier. Ich werde jetzt die Aufnahme auf beenden. Guten Abend, bitte nicht gleich weglaufen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.